Liebe Fußballfreunde überall in Deutschland, seien Sie herzlich willkommen beim großen Fußballvolksfest des deutschen Fußballs, das im Augenblick begonnen hat und die erste große Möglichkeit für den Hamburger Sportverein gab. Aber Reuter, einen Moment zu spät, prallte zusammen mit Kwiatkowski und die erste Chance ist dahin. Das Spiel hat schon vor 60 Sekunden begonnen, es steht 0:0 und wir wollen uns lange, lange Vorworte ersparen. Wir wollen Ihnen nur sagen, dass im vorhergegangenen Amateurspiel der VfL Benrath Alemannia Berlin mit 4:2 schlagen konnte und damit den Titel der Amateure nach Westdeutschland brachte. Jetzt das große Finale der Vertragsspieler zwischen dem norddeutschen Meister HSV und dem westdeutschen Meister und Titelverteidiger des Vorjahres, Borussia Dortmund. 80.000 sind da, viel Prominenz und ein großes Spiel scheint sich abzuzeichnen. Da stürmt Borussia Dortmund und das ist eine Situation, die die erste Ecke heraufbeschwört, die erste Ecke in diesem Spiel. Und bevor Koch Bromme die erste Schilderung dieses Spiels übernimmt, schnell die Ankündigung, dass beide Mannschaften so spielen wie seit 2 Tagen bekannt. Nämlich Dortmund, aber schnell diesen Eckball, den der halblinke Nipico tritt, auf den Elfmeterpunkt. Der Innensturm verfehlt, Kielbasser schießt, am Tor vorbei. Also Borussia Dortmund mit Kwiatkowski im Tor, Burgsmüller, Sandmann, Verteidigung, Schlebrowski, Michalek und Bracht in der Läuferreihe, Peters, Preißler, Kielbasser, Niepiklo, Kapitulski im Sturm. Der Hamburger Sportverein mit Schnorr im Tor, mit Börner und Posipal in der Verteidigung, mit Werner, Meinke, Liese im Lauf, mit Schemel, Reuter, Uwe Seeler, Gerd Krug und Klepatsch im Sturm. Also Claude ist nicht dabei. 3 Minuten sind gespielt und 0:0 steht es im deutschen Fußballfinale 1957. Die Dortmunder Borussia hat jetzt die ersten Schrecken des Angriffs der jungen HSV-Stürmer überwunden und Max Michalek macht Anstalten, wieder die alte Ruhe in das schwarz-gelbe Abwehrgefüge zu bringen. Angriff von Borussia Dortmund. Angriff der Meistermannschaft, die in genau derselben Besetzung wie vor einem Jahr in Berlin gegen den Karlsruher Sportclub steht. Das 46. Endspiel, 1903 begonnen mit dem 7:2 Sieg des VfB Leipzig über DFC Prag. Heute mit Borussia Dortmund zum 3. Mal im Final, während der HSV, selbst 2-mal deutscher Meister gewesen, zum 5. Mal in einem Endspiel steht. Einwurf jetzt an der Mittellinie. Jupp Posipal, der 32-fache Internationale, Deutschlands erfolgreichster Nachkriegsinternationaler, hat eingeworfen, hat nach links gegeben zu Klepatsch. Der schlägt einen Haken, wird von Burgsmüller bedrängt. Bracht eilt hinzu, verstärkt die Abwehr, klärt, spielt zu Michalek. Und die Spinne im Dortmunder Abwehrzentrum hat herübergespielt nach rechts, wo Peters den ersten Kopfball verfehlt. Wieder Angriff, der semmelblonde Werner, den wir vom Westen, von Köln, von Düsseldorf her kennen. Motor der eigenen Angriffsmaschinerie, hat in den Sturm gespielt, aber der HSV ist nach einem Gegenangriff schon wieder glücklicher. Mit Liese greift an, spielt nach vorne, da wirft sich Reuter in einen Ball, abgewehrt Sandmann am Leder. Am 16-Meter-Raum klärt er mit Rechtsschuss in halblinker Position, wo die Dortmunder indes noch keinen Spieler stehen haben. Sie, die jetzt aus vorsichtiger Abwehrstellung aus der Defensive heraus aus der Tiefe spielen wollen und wiederum einen Angriff des HSV von der rechten Seite über sich ergehen lassen. Sandmann hat geklärt. Sandmann rückt auf, spielt ab zu Kapitulski, will weiterleiten zum nach außen rochierten Mittelstürmer Kielbasser, dem zweifachen Nationalspieler, der gegen Belgien und Schottland mit dabei war und drüben an der Mittellinie jetzt einen Einwurf macht. Hoher, weiter Einwurf in die Mitte hineingespielt. Da versucht sich Kapitulski nach innen laufend, aber vorher hat der lange Liese wieder einmal den Ball zurückgeschlagen und zu seinem Torwart Schnorr gespielt. Schiedsrichter dieses Kampfes, der ausgezeichnete, wir dürfen ihn mit Vorschusslorbeeren bedenken, Dusch aus Kaiserslautern, den wir so oft und so gerne auf einem Spielfeld, vor allen Dingen dann, wenn es um etwas ging, gesehen haben. Angriff des HSV gebremst durch Michalek. Weites Spiel auf den linken Flügel, doch drüben kämpft Rechtsverteidiger Börner mit dem schnell angreifenden Kielbasser. Ball springt ins Aus, Einwurf auf der anderen Seite, unmittelbar unter der imposanten Stehplatzkulisse und da ist Preißler mit einem plötzlichen Spitzschuss durch, aber der Ball geht hoch über den Kasten, weit über das grüne Jersey von Torwart Schnorr hinweg, bis in die Aschenbahn, die mit weißen Streifen rot abgesetzt ist. Dort, wo sonst die Leichtathleten ihren Sport betreiben. Abstoß also vom HSV-Tor, Abstoß von Torwart Schnorr. Das heißt vom HSV, dass er unbeschwert in dieses Spiel geht. Unbeschwert deshalb, weil man den jungen Talenten diesen Weg bis ins Endspiel nicht zugetraut hat. Und diese Unbeschwerte zeigt er bei einem neuen Angriff. Wieder stürzt Uwe Reuter durch, aber der 23-jährige Student kommt an der Routine von Max Michalek nicht vorbei. Zurückgespielt zu Kwiatkowski und weiter Abschlag. Hamburger haben sich den Ball schon wieder erkämpft. Wiederum ist es Krug, ebenfalls Student, der Uwe Seeler anspielt. Unser Mittelstürmer aus der DFB-Jugendmannschaft hat den Ball, will herüberspitzen. Zunächst geht er verloren, dann greift Schemel ein, aus dem Hintergrund ein flacher Roller, rechts neben das Tor. Und Kwiatkowski lief in die bedrohte Ecke, aber er sah mit reaktionssicherem Auge, dass der Ball ins Aus geht, lässt ihn laufen, lässt ihn jetzt von Burgsmüller zuspielen und Abstoß vom 16-Meter-Raum von Heinrich Kwiatkowski, dem dreifachen Internationalen Deutschlands. Hoher Abstoß, aber wiederum auf den Kopf von Jupp Posipal. Da ist Schlebrowski, der Adi Preißler einsetzt. Der Oldtimer im Dortmunder Sturm spielt ganz weit nach links heraus zu Kapitulski. Der setzt zum Flankenball an, der kommt doch gefährlich vors Tor. Schnorr muss boxen, anstatt den Ball zu fangen, ob schon ein eigener Spieler dabei stand. Immer noch, jetzt Borussia im Angriff, aber schon geklärt von Linksverteidiger. Nein, nicht Posipal, sondern Börner war es jetzt. Und noch eine Aktion am 16-Meter-Raum. Sie wird wiederum geklärt, aber auf den Fuß von Niepiklo. Der alte Windhund, so sagt man in Dortmund, der sich überall durchwindet und schnell und spritzig ist. Flankt nach innen herein. Kapitulski hat den Ball. Könnt ihr jetzt herumheben. Schiebt auf das leere Tor, aber knapp am Pfosten vorbei. Und der Jupp, der Stopper und Verteidiger der Nationalmannschaft, klärt den Ball an der Linie des 16-Meter-Raums, an der Kreuzung zwischen Linie und Auslinie und spielt ihn weit nach vorne. Abgewehrt zunächst durch Borussia Dortmund, durch Sandmann, wieder nach links heraus. Und wiederum ist Börner da, der aufmerksam und schnell bei dem ebenso schnellen Kapitulski bleibt. Kapitulski, dem man ja auch eine Namensverdrehung von Katapulski nachsagt. Ja, so könnte man ihn auch nennen, denn er ist sehr schnell und wie vom Katapult geschossen, so fegt er oft die Außenlinie entlang, um dann mit schnellen und guten Flankenbällen seinen Innensturm zu bedienen. Kielbassers Fernschuss, 5 Meter am Tor vorbei. Das sind die unverhofften Situationen, so wie wir sie gesehen haben im Fußballländerspiel gegen Belgien in Köln. Als niemand etwas Böses ahnte, am wenigsten der Gegner, da zog er einen 30-Meter-Schuss ab, der ins Lattenkreuz ging. Diesmal allerdings neben den Kasten ins Aus. Torwart Schnorr zieht den Schirm seiner Mütze etwas tiefer, er schaut in die tiefstehende Sonne. Angriff des HSV über die Mitte. Sandmann hat hinten abgeriegelt, hat Doppeldeckung hinter Max Michalek gemacht, der sich jetzt an einen Fuß fühlt, offenbar in einem Gefecht etwas angegangen wurde. Aber das Spiel rollt weiter drüben auf der linken Seite, wo sich Reuter weit zurückziehend eingeschaltet hat, den Ball zugespielt bekommen von Krug und jetzt die jungen HSV-Talente wieder im Angriff. Wiederum Reuter auf dem rechten Flügel, der gefährliche Torschütze aus Düsseldorf, der das Spiel gegen Saarbrücken allein entschied, hat jetzt einen Eckball erhalten, einen Eckball im Schatten des Stadions, da die Sonne in diesem Augenblick hinter einer Wolkenbank verschwunden ist. Gespielt sind genau 10 Minuten 0:0 zwischen dem HSV, der stürmisch angefeuert wird, hier in seiner nachbarlichen Umgebung in Hannover. Ein Eckball, der von rechts getreten wird und der von Uwe Reuter, dem 23-jährigen Student, schön vor das Tor gezogen wird. Aber Kwiatkowski ist oben und greift sicher den Ball herunter, wirft ihn zu Kielbassers, der fast bis an den Strafraum zurückgekommen ist. Peters schnell, spritzig, gibt sofort wieder ab zu Kielbassers, der durchgelaufen ist. Aber dieser Steilangriff wird vergeben, denn der linke Verteidiger, der rechte Verteidiger war es wiederum, Börner und Posipal, die ein ausgezeichnetes Verteidigerpaar abgeben und sich großartig ergänzen und gut miteinander harmonieren, haben immer wieder hinten wie ein Akkordeon einen auf- und zuziehbaren Fächer in der eigenen Verteidigung eingebaut. Einwurf für Borussia Dortmund. Weiter Einwurf bis vor das Tor von Kielbassers geworfen. Schnorr ist draußen, faustet mit der rechten Hand den Ball weg, aber auf den Fuß von Kapitulski. Und dann geht der Ball wiederum verloren und der HSV ist im Gegenzug. Der HSV, der aber von Burgsmüller zunächst gestoppt wird, jetzt spielt in der Hälfte der Dortmunder, die den Ball hin und her passen, dann zu Schlebrowski spielen und da will noch Mittelstürmer Kielbassers versuchen, den Ball vor der Auslinie einzunicken. Das gelingt nicht. Einwurf und Posipal ist wieder jetzt im Ballbesitz. Wirft ihn ein, sucht den Mitspieler, sucht den Kameraden und er findet ihn nicht und so wirft er den Ball etwas nervös, etwas unkonzentriert ins Aus. Einwurf diesmal für die Borussia. Abpraller von Kielbasa zu Schlebrowski, hoher Pass an den Strafraum vom HSV. Sofort ist wieder Börner da, Börner, aber gibt unsauber ab auf den Kopf von Kielbasa. Der kann auch mit dem Leder nichts anfangen. Schließlich erkämpft es sich Schlebrowski und Schlebrowski zu Michalek. Michalek zu Bracht. Spiel im Mittelfeld. Bracht spielt ab zu Kapitulski, der ihm jetzt entgegengelaufen ist. Drüben kämpfen sie und wiederum taucht der Blondschopf des rechten Läufers Werner auf. Und sofort ist auch der Steilpass da, der nach links heraus zu Klepatsch kommen soll. Max Michalek klärt mit langem Bein souveräner und sicherer Ruhe und gibt zu Bracht, zu Preißler. Zu Schlebrowski läuft die Ballstaffette und noch weitergeleitet nach rechts heraus. Da steht nicht etwa Peters, sondern Kielbasa, der Mittelstürmer. Jetzt ist noch Peters da. Blitzschnell ändern die Situationen. Peters vor Jupp Posipal, läuft an ihm vorbei. Posipal greift ihn nicht an, weiß, dass es gefährlich ist, zu nah an den Mann zu gehen. Jetzt ein Schrägschuss und Schnorr hält im Flug, wunderbar und sicher. Es war unverhofft, vom Rechtsaußen mit dem linken Fuß abgezogen von Peters, der es sich in diesem Augenblick überlegte, nicht zu flanken, sondern gleich aufs Tor zu ziehen. Gegenzug vom HSV liegt schon wieder bei Uwe Seeler in der Hälfte von Borussia Dortmund. Sehr schnell, quecksilbrig und gut ist dieses Spiel in diesen Anfangsminuten. Klepatsch wieder zu Uwe Seeler. Der will einen Haken schlagen. Kommt doch vorbei an Burgsmüller. Und jetzt nach links heraus zu Krug. Der flankt in die Mitte. Gefährliche Situation. Einen Augenblick lang kommt Reuter zu spät. Geklärt zunächst einmal und Bracht jongliert den Ball wieder aus dem Strafraum heraus. Weiter Schlag nach vorne in die Mitte. Da ist Kielbasa im Kampf mit Posipal und weit, weit zurück ins Niemandsland rollt der Ball, wo Schnorr jetzt entgegeneilt. Ein Moment Ruhe, einen Augenblick Verschnaufpause nach diesen ersten aufregenden 13 Minuten. Abstoß von Schnorr ist erfolgt und der Ball ist wieder im Besitz der Schwarz-Gelben. Borussia Dortmund zieht jetzt langsam das Spiel auf, immer wieder aus der Tiefe, ich sagte es eben schon, will den HSV eben mit diesen Schlägen aus der Tiefe kontern, will dann plötzlich nach vorn ziehen und damit die Abwehr der HSVer verbreitern, Lücken suchen. Da ist Niepiklo durch, Niepiklo zur Mitte gepasst und Adi Preißler läuft zwar in die Gasse, aber er verfehlt genauso wie Kielbasa, dafür Schlebrowski da, Schlebrowski nach rechts heraus zu Peters, da verpasst Jupp Posipal, jetzt Peters einen Haken um den angreifenden Klepatsch und schießt wiederum aber hoch über den Kasten ins Aus. Gespielt sind jetzt genau 14 Minuten, 0:0 im 46. deutschen Fußball-Endspiel. Ein leichter Schatten legt sich jetzt auch über den Torraum des HSV. Doch drüben, wo die Kurve jetzt diesen Schatten spendet, er ist heute nicht so notwendig wie an den voraufgegangenen Sonntagen, an den Sonnenschlachten, wie wir sie in Köln zwischen Nürnberg und dem HSV, vor allen Dingen aber in Düsseldorf, zwischen dem ersten FC Saarbrücken und dem Nordmeister gesehen haben. Börner klärt auf der rechten Seite einen Angriff der Dortmunder. Der Ball tropft hin und her, sucht einen Besitzer und findet ihn schließlich wieder in den weißen Trikots der Hamburger, aber abgewehrt durch Burgsmüller. Gegenzug der Schwarz-Gelben. Schlebrowski ist da. Schlebrowski jetzt langsam, den Mann suchend, spielt zu Kielbasa. Kielbasa wieder sofort zurück und Flankenwechsel nach links heraus zu Niepiklo. Der will vorbei an Börner, aber der ist sehr aufmerksam. Und abdeckend kommt er mit dem linken Bein an den Ball und stößt ihn ins Aus. Einwurf ist erfolgt von Niepiklo zu Preißler und zurückgespielt von Börner wiederum ins Aus. Erneuter Einwurf für die Zitronengelben aus Dortmund, den deutschen Fußballmeister von 1956. Einwurf wird ausgeführt von Preißler zu Niepiklo. Der spielt noch einmal zurück zu Adi Preißler. Der lässt den Ball passieren. Ein Hamburger Fuß ist dazwischen gewesen. Einwurf ist erfolgt, aber ich weiß nicht, was Dusch jetzt moniert. Ich glaube, einen neuen Einwurf für den HSV, so wie wir es von hier aus gesehen haben. Es war also kein gegnerisches Bein dazwischen und demzufolge zu Recht Einwurf für den norddeutschen Fußballmeister. Ist Erfolg und wiederum hat die Borussia jetzt den Ball in ihrem Besitz. Kielbasa ist da, spielt Niepiklo an, der zieht noch einmal den Ball zurück, könnte jetzt nach rechts herausgeben, da steht plötzlich Kielbasa, drei Tor! Das war einer der Blitzzüge von Borussia Dortmund. Geöffnet, hineingestoßen, schon da und Torschuss. Das sind die Situationen, in die natürlich die Dortmunder immer mit Vorliebe hineinkontern. Ich sagte eben, sie versuchen es aus der Tiefe zu machen, Ruhe ins Spiel zu bringen und dann plötzlich zuzuschlagen. Das ist ein gefundenes Fressen für schnelle Leute wie Kielbasser, Peters oder Kapitulski. Aber auch für Niepiklo und den klugen Preisler, der das Spiel lenkt. Freistoß jetzt für den HSV nach Toranstoß auf der rechten Seite. Und sofort kommt eine Rechtsbombe von Schemel, die aber weit über den Kasten geht. 1:0 also nach genau 16 oder 17 Spielminuten durch ein Tor von Kielbasser, der wundervoll in die Gasse geschickt wurde und sich diese Chance nicht entgehen ließ. Abstoß von Kwiatkowski, es staubt unter seinem rechten Schussbein, als er den Ball weggibt, von der weißen Linie hoch auf, der Kalk spritzt weg. Wiederum ist der Angriff der HSVer gestoppt worden, als sie den Ball sofort ergattern. Sandmann ist da, spielt weit zurück, aber nicht weit genug, wie ich sehe. Aber Uwe Seeler wird gar nicht mehr strapaziert. Der Max Michalek stürzt noch hinzu, hebt einen Fuß lässig hoch und lässt darunter das Leder passieren und seinen Tormann in die Hände laufen. Angriff der Borussia ist gestoppt worden, wiederum von Börner. Angriff erneut von Borussia, die sich den Ball sofort erkämpft. Da kommen aber gleich zweimal zu Fall, Niepiklo und Kielbasser. Daraus kann natürlich nichts werden. Der HSV ist im Gegenzug durch einen Ausball jetzt gehandicapt. Borussia darf einwerfen und so das Leder wieder in seinen Besitz nehmen. Adi Preisler jetzt auf der linken Sturmseite. Klug, wie er das macht, wie er seine Mitspieler freistellt und einen plötzlichen Schuss. Aber es war nur ein Schüsschen, ein Roller aus 20 Meter Entfernung loslässt und Schnurr sicher auf dem Posten findet. Abstoß ist ausgeführt. Wiederum ist Max Michalek da. Sein Kopfball ist nicht wuchtig, nicht weit genug, sodass sich Werner einschalten kann. Der Blondschopf, der Hamburger, läuft jetzt dem Ball nach, nachdem ein Borusse seinen Abpraller ins Ausgestoßen hat. Einwurf also für den HSV in der Borussenhälfte. Weiter Einwurf über 20, 30 Meter fliegt der Ball und wird dann schließlich von einem Borussenbein aus der Gefahrenzone gebracht. Aber wiederum ist Werner da, der den eigenen Angriff ankurbelt, das Bein von Schlebowski trifft. Und sofort geht die Post auf der rechten Seite bei Borussia wieder ab. Sofort ist Peters da, schlägt einen geschickten Haken um den angreifenden Halbrechten und Reuter. Dann steht Kapitulski frei, spielt zu Niepiklo. Blitzschnell ändert jetzt die Situation. Niepiklo flankt herein, nach rechts herüber, abseits durch Adi Preisler, der auf gleicher Höhe mit Jupp Posipal stand. Und Schiedsrichter Dusch darf sich auf seinen Linienrichter verlassen, der korrekt und richtig im gleichen Augenblick die Fahne hebt und dieses Vergehen in der Fußballregel anzeigt. Und den Freistoß für den HSV, aber sofort wieder in Dortmunder Besitz setzt. Da ist Niepiklo, will sich drüben durchschlängeln. Aber im Augenblick waren die Hamburger doch wuchtiger, entschlossener im Herausangeln des Balles. Und bekommen ihn doch nicht ganz weg, bis jetzt Jupp Posipal nachläuft in die linke Spielfeldecke und von dort mit dem Spann den Ball weit nach vorn schlägt. Zu kurz ist der Krug, sodass Max Michalek sich einschaltet, zu Bracht spielt. Bracht noch relativ jung an Jahren, seine weiße Haarfarbe täuscht etwas. Bracht, der ja erst 28 Jahre ist, Elektriker vom Beruf und dem von Anfang an die Leuchte, die Glühlampe aufgegangen ist, der weiß, um was es geht und der sich entsprechend einsetzt. Weiter Ball in den HSV-Strafraum ist geklärt worden durch den herausstürzenden Schnurr und abgespielt in den HSV-Sturm. Da will Reuter vorbeimogeln, will vorbeikommen an Schlebrowski, das gelingt nicht. Die Maschinerie der Borussen läuft schon, die Außenläufer haben sich schon eingeschaltet, spielen jetzt fast immer mit 7 Stürmern. Gut gemacht zu Kapitulski, Kapitulski zieht herum, einen Flügelwechsel nach links heraus. Niepiklo ist zu kurz, Werner ist länger, aber Sandmann ist noch da, stürmt nach vorne, am Strafraumeck, schießt dabei den blonden Werner an, hat immer noch den Ball vor dem Fuß liegen, hebt ihn noch einmal herein. Da leitet Adi Preisler weiter zu Peters, allerdings etwas zurück ins rückwärtige Gebiet. Aber Peters führt den Ball noch, spielt sich durch, spielt zu links außen Kapitulski, der schießt eine Bombe ab. Und wiederum ist Schnorr großartig auf dem Posten, hat die Richtung des Balles erraten, erspäht und nimmt den Ball sicher herunter. Greift zwar ein zweites Mal zu, aber er ist souverän in diesem Augenblick und hat den Ball abgespielt. Mittlerweile ist er schon im Aus. Kaum können wir den schnellen Situationen folgen. Ein gutes und ein würdiges Endspiel, so viel wir bis jetzt beurteilen können, nach dem hervorragenden Spiel im Berliner Olympiastadion im vergangenen Jahr. 80.000 spendet dennoch immer wieder bereitwilligst Beifall für die Situationen, die sich unten auf dem Feld abspielen. Wobei wir allerdings nicht verhehlen können zu sagen, dass der Beifall wohl mehr im Augenblick der Dortmunder Borussia gilt, die ein klareres und ein saubereres Spiel zeigt. Sauberer in den Kombinationen, durchdachter. Aber steil und gefährlich bleibt nach wie vor der HSV, dessen Konzeption im Augenblick allerdings noch nicht zu laufen und zu stimmen scheint. Angriff jetzt von den Rothosen, von Jupp Posipal eingeleitet. Nach halb längs zu Krug gespielt. Krug, Steilangriff. Aber da geht der Ball wieder ins Aus, sagte eben schon. Die Bälle kommen noch nicht so genau, haben noch nicht die Präzision. Oft zu viel Fahrt und vom Wind getragen manchmal über die Auslinie. Abstoß also von Heini Kwiatkowski. Nimmt Anlauf, stößt jetzt den Ball etwa 5 Meter über die Mittellinie auf den Kopf von Adi Preisler. Und Preisler sofort weitergeleitet zu Kielbasser, der verliert aber noch einmal den Ball und die Hamburger schalten sich ein durch ihren Rechtsläufer Werner. Er baut einen ganz, ganz hohen Ball, so etwa 6-7 Stockwerk hoch und dann wird er gestoppt von Bracht. Bracht will abspielen zu Sandmann, der sich vor ihn geschoben hat. Verteidiger vor den Läufer. Sofort ist wieder der HSV da. In der Mitte ist er jetzt gefährlich. Hoch ist der Ball zurückgeleitet worden zu Klepatsch und der spielt jetzt noch einmal in die Mitte. Aber das war ganz schlecht gemacht von Schemel. Schemel, der wer passt und dabei keinen Spieler antrifft von der eigenen Mannschaft. Anstatt selbst zu schießen, hat er eine gute Situation vergeben. Gegenzug der Schwarz-Gelben. Da ist Kapitulski. Könnte jetzt schießen. Tut es auch. Und wiederum trifft der Schnur auf den Posten. Wiederum muss aber der Mann im grünen Jersey zweimal nachgreifen, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Stößt ab auf den Kopf von Michalek. Sofort Gegenzug der Schwarz-Gelben. Gebremst von Meinke und Schnur. In gemeinsamer Arbeit abgeworfen zu Rechtsverteidiger Börner und Gegenzug des HSV. Wiederum ist Werner die erste Läuferstation. Werner, immer wieder Werner, der sich sehr klug in das Spiel einschaltet und der den eigenen Sturm auf Touren bringen will. Jetzt Krug, der Halblinke, zu Reuter, dem Halbrechten. Schuss aus dem Gedränge heraus, abgeprallt und von Burgsmüller wegbefördert. Aber Werner ist wieder da, nimmt den Abpraller auf, spielt zu Reuter, zu Werner, nach rechts heraus zu Uwe Seeler. Der will herumziehen, bleibt an Sandmann hängen, das ist ein langes Bein. Noch einmal Angriff vom HSV, aber der Ball ist weggetragen, fast bis zur Außenlinie. Jetzt flankt er herein, Kwiatkowski draußen, verfehlt, Tor ist leer, Tor! Sauber genug war die Abwehr von Heini Kwiatkowski. Er ließ den Ball fallen und hinzustürzen war der junge 21-jährige Halblinke des HSV Krug da und verwandelte sicher glashart dicht neben dem Pfosten zum 1:1. Und das ist das, was ich vorhin sagte, die steile Gefährlichkeit des HSV, der immer wieder auch aus einer Drangperiode des Gegners Kapital zu schlagen versteht, indem er steil durchbricht und mit 3-4 unkomplizierten und ungekünstelten Zügen die Entscheidung sucht. Angriff von Borussia Dortmund. Kapitulski schießt, Tor! Aus 20 Meter Tor für Borussia Dortmund. Kielbassers wuchtiger Schuss, auch davon haben wir eben schon gesprochen. Unverhofft, schnell und plötzlich kommt er links neben den Torpfosten. 2:1. Welche dramatische und schnelle Wendung in diesem Spiel. Wie kam es eben zum 1:1, fragten wir uns noch. Da legen wir uns schon die Frage vor. Wo nehmen die Borussen immer wieder die Kraft und vor allen Dingen die Konzentration zum Konterschlag? Wieder ist Kielbasser durch, schießt und aufs leere Tor. Tor! Piccolo ist der Schütze, vorbeigelenkt. Jupp Posipal kommt ins Straucheln und Piccolo lenkt an der fallenden Hand, am fallenden Verteidiger des HSV vorbei, an Börner vorbei, ins leere Netz. Piccolo schießt die 3:1 Führung nach genau 15, 20, 26 Spielminuten heraus. Und damit führt Borussia Dortmund nach dem Konterschlag von eben des HSV plötzlich und unerwartet schnell mit 3:1 durch eine geschickte, sofortige Ausnutzung der Blößen, die sich in der HSV-Abwehr ergeben haben. Und nun für mich Ruhepause und Herbert Zimmermann. Na, nach 3 Toren in 100 Sekunden ist ein Verschnaufer wohl angebracht. Und 1:3 liegt der HSV also hinten, nachdem er vor rund 150 Sekunden ausgeglichen hatte. Aber ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, 26 sind gespielt. Und schauen wir weiter zu, was sich auf diesem Rasen hier im herrlichen Niedersachsenstadion tut. Im Augenblick versucht der HSV durch seine Stürmer unentmüdlich anzugreifen über den rechten Flügel. Aber Schemel, heute ein bisschen nervös, hat seinen Steilpass zu Seeler nicht anbringen können. Das Abspiel wurde aufgenommen von Torwächter Kwiatkowski. Weiter Abschlag nach vorne zu Nipiklo, Nipiklo zu Kelbasa, der gefährlichste Stürmer der Dortmunder. Gibt noch einmal hinüber, gibt zu Kapitulski, dessen Flanke kommt nach innen. Und diesmal hat Jupp Posipal aufgepasst, der wurde auch nicht bedrängt. Der spielt den Ball zurück zu Torwächter Schnorr, den wohl kaum eine Schuld an den Treffern trifft. Vielleicht am dritten, weil er einen Schritt zu spät startete, weil er Angst hatte und vielleicht im Unterbewusstsein wusste, dass Kelbasa ein hervorragender 100-Meter-Sprinter ist und er infolgedessen die Geschwindigkeit halb richtig und halb falsch einschätzte, die der Sprinterkönig aus Dortmund aufzuweisen hat. Drüben in der Kurve, ich weiß nicht, ob Sie es hören können, rufen die ersten Sprechchöre und singen. Aber eins, das bleibt bestehen, BVB wird nicht untergehen. Also die Ballspielvereinigung Borussia führt 3:1. Wir folgen dem Ball. Einwurf in der Hälfte der Dortmunder durch Liese zu Reuter. Reuter schießt Bracht an. Bracht im Zweikampf mit Klepatsch, dem Linksaußen des HSV, hat den Ball verloren. Die Außenläufer des HSV spielen zurück zu Jupp Posipal. Der linker Verteidiger beim HSV spielt. Der gibt 30 Meter Schlag nach vorne zum linken Flügel. Reuter setzt sich machtvoll ein. Er hält einen Freistoß zugesprochen, als Bracht ein bisschen sehr hart rempelt. Freistoß für den HSV. Liese tritt ihn 35 Meter vom Dortmunder Tor entfernt. Hineingehoben in den Strafraum. Kopfball von Schemel. 2 Meter über die Querlatte. Es bleibt beim 3:1 für Borussia Dortmund. Torschützen, zweimal Kelbasa, dazwischen Krug für den HSV und das dritte Tor, dieses etwas verunglückte Tor nach Steilpass von Kelbasa durch Nipiklo erzielt. Abschlag von Kwiatkowski bis zum Mittelkreis, dazwischen springt Krug, der Schütze des HSV-Tors, der will weiterspielen zu Reuter. Reuter in halblinker Verbindung hat verloren, immer noch in der Hälfte der Dortmunder, versuchen sie Rasenschach zu spielen, aber bei der dritten Station bleibt der Ball hängen. Die dritte Station heißt Werner, rechter Läufer des HSV, der spielt 20 Meter hinweg zum linken Flügel, spielt zu Klepatsch und Klepatsch will eine Kombination, eine Abwehrkombination der Dortmunder stören. Das ist ihm indirekt gelungen, denn der Ball rutscht jetzt aus. Einwurf für den HSV in Höhe des Strafraums, gespielt zu Krug. Dazwischen springt der rechte Verteidiger der Dortmunder, Burgsmüller. Der gibt zu Peters. Peters kaum weniger schnell als Kelbasa und dribbelt Liese. Liese wird völlig vernacht in diesem Augenblick. Peters immer noch am Ball, gibt hinüber zu Kapitulski. Kapitulski noch in Höhe der Mittellinie, spielt steil durch zu Kelbasa. Kelbasa weiter zu Nipiklo. Nipiklo knapp vor der Eckfahne am Ball, zieht eine Flanke da innen. Kreisler versucht zu köpfen, aber genau auf den Fuß von Meinke. Und der ruhige, sachliche Mittelläufer des HSV hat den Ball angenommen, nach vorne gespielt zum halblinken Krug. Krug weiter zu Werner. Werner, der rechte Läufer, will verlängern zu Reuter. Die beiden sehen sich auf 100 Meter Entfernung zum Verwechseln ähnlich. Die beiden Blondschöpfe des HSV. Und in diesem Augenblick etwas nervöses Spiel im Mittelfeld. Jupp Posipal versucht Ruhe ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Spielt Uwe Seeler an. Uwe Seeler fast noch in Höhe der Mittellinie, spielt mäßig ab und dazwischen springt der linke Verteidiger Sandmann, bevor Schemel an den Ball kommen kann, hat angenommen, spielt nach vorne zu Kapitulski. Kapitulski mit einem weichen Steilpass über 10 Meter hinweg, genau auf den Fuß von Kelbasa. Kelbasa auf den Elfmeterpunkt, aber Schnorr in der Luft. Hat gehalten. Außerdem Freistoß wegen Abseitsstellung von Nipiklo. Weiter geht das Spiel beim Stand von 3:1. Gespielt ist ungefähr eine halbe Stunde hier im Niedersachsenstadion. 80.000 Zuschauer, sicherlich 20.000 aus Hamburg, vielleicht 15.000 aus Dortmund gehen begeistert mit. Und die Dortmunder haben mehr Grund zum Jubeln. Sie führen mit 3:1. Schlebrowski, ihr unauffälliger, aber fleißiger rechter Läufer, hat den Ball nach vorne gespielt, wo Posipal mit einer Kopfbewegung den Ball vor Peters ins Aus nickt. Einwurf durch Peters, schon ausgeführt. Posipal streckt das Bein ein bisschen hoch. Schiedsrichter Dusch lässt das Spiel laufen, beachtet die Vorteilregel. Aber der HSV hat sich schon in Ballbesitz gesetzt. Und ein Steilpass, den Reuter versuchte zu Klepatsch. Der hätte schon einen zweifachen Jesse Owens vorfinden müssen. Denn so steil und hart, wie der Ball geschlagen war, war er für Lolli Klepatsch unerreichbar. Der Ball rutscht über die Außenlinie ins Aus. Abschlag vom Dortmunder Tor. Kwiatkowski schiebt den Ball weich zu Sandmann. Sandmann verlängert, statt zurückzuspielen zu Kapitulski. Der weiter zu Kelbasa. Kelbasa unerhört beweglich. Der sieht so wuchtig aus und kann so schnell laufen, steht am linken Flügel. Aber noch in Höhe der Mittellinie. Gibt zurück zu Kapitulski. Wird wieder angespielt. Ist ab wie die Post. Und in diesem Augenblick rutscht der Ball doch über die Außenlinie. Meinke hat Glück gehabt. Einwurf für den HSV in der eigenen Hälfte, wird gespielt zu Börner. Börner mit einem 40-Meter-Schlag steil nach vorne zu Uwe Seeler, hatte er gedacht. Aber Michalek, die Spinne, wie sie den Mittelläufer aus Dortmund nennen, sprang höher und hat den Ball vorher angenommen. Danach eine kleine Rempelei, die zu einem Freistoß in der eigenen Hälfte für Dortmund führt. Der rasante linke Verteidiger Sandmann, den man längst einmal für höhere Aufgaben auserwählen sollte, hat den Ball nach vorne gespielt. Der Ball bleibt in der Läuferreihe des HSV hängen. Von da ein wuchtiger Schlag zum linken Flügel. Klepatsch sucht seinen Halblinken, der ist weit hinten. Krug hilft hinten mit aus, versucht sich jetzt einzusetzen in die Kombination, einzumischen zwischen den beiden hervorragenden Außenläufern aus Dortmund, zwischen Schlewowski und Bracht. Bracht am Ball, spielt weiter, aber diesmal hat es Krug geahnt und Krug hat sich den Ball in der Luft mit einem Spagatschritt geholt, gibt weiter über 10 Meter hinweg und da wird Uwe Seeler hart genommen. Die Zuschauer wollen einen Foul gesehen haben. Ich habe es auch gesehen, aber Schiedsrichter Dusch lässt weiterspielen und schon wieder die wirbelnde Kombinationsmaschine in Gelb-Schwarz. Die Borussen stürmen am linken Flügel. Peters am linken Flügel, der rechts außen, hat den Ball bekommen, schießt aber Reuter an. Trotzdem bleibt der Dortmunder rechts außen noch im Ballbesitz. Sonderapplaus für ein geschicktes Täuschungsmanöver. Jetzt kommt der Ball zu Niepiklo und Niepiklo wird hart genommen von Börner. Auch das dürfte faul gewesen sein, aber Schiedsrichter Dusch lässt diesmal ebenfalls weiterspielen. Er will ein schnelles, ein flüssiges Spiel und man kann nicht sagen, dass der lautere Schiedsrichter hier etwa eine der beiden Mannschaften bevorteilen würde. Immer in Ballhöhe ist der Schiedsrichter, er wird es besser gesehen haben. Wieder stürmt Borussia Dortmund und der lange Liese, der längste Hamburger, springt dazwischen, versucht einen weichen Pass zum rechten Flügel, wo Uwe Seeler steht. Uwe Seeler verlängert sofort. Verlängert zu Werner, aber Werner kann nicht an den Ball kommen, denn schon wieder ist Kapitulski in seine Parade gesprungen, hat den Ball angenommen, gibt zu Kelbasa. Kelbasa 30 Meter vom Tor entfernt, aber da stürzt Niepiklo in aussichtsreicher Position. Keine Gefahr, keine Mühe für die Abwehr der Hamburger, die Situation zu bereinigen. Kampf im Mittelfeld und Ausball. Ausball und einen Moment Ruhe im weiten Rund nach dieser dramatischen ersten halben Stunde. 3:1 steht es und 80.000 Zuschauer sind, soweit sie nicht Herz für eine Partei haben, sicherlich vom Verlauf dieser ersten halben Stunde vollauf befriedigt. 3:1 führt Borussia Dortmund. Verdient, muss man sagen. Die ersten 10 Minuten gehörten dem HSV. Dann stürmte Dortmund und bestimmte mehr oder weniger das Spielgeschehen. Aber nicht so eindeutig, dass die Hamburger nicht immer wieder so wie jetzt Chancen hätten. Schemel, der rechts außen in der Sturmmitte, zögert ein bisschen lang. Jetzt spielt der Uwe Seeler an, aber so spät, dass Sandmann keine Schwierigkeit hat, den Ball zurückzuspielen zu Michalek. Michalek wieder zum linken Läufer Bracht. Da steht in Lauerstellung schon Sandmann, der wird sicher den Ball gleich bekommen. Er hat ihn schon drüben an der Außenlinie in der Mitte der eigenen Hälfte. Weiter zu Adi Preisler, der 36-jährige Dortmunder Spielführer, wird gebremst durch Börner. Börner hat dabei gerempelt, es gibt Freistoß in der Mitte der HSV-Hälfte. Etwas zur Überraschung der Zuschauer für die gelb-schwarze Borussia, getreten durch Kapitulski. Kapitulski nimmt Maß, Querpass hinüber in halbrechte Position. Kelbasa mit dem Kopf verlängert, abgewehrt. Noch einmal Kelbasa, das ist Gefahr. Aber diesmal geht die Linksbombe 4-5 Meter über das Hamburger Tor. Es bleibt beim Stand von 3:1. Für mich ist heute die Überraschung Kelbasa. So spritzig, so wendig, so schussstark habe ich den Dortmunder Mittelstürmer überhaupt noch nicht gesehen. Schnurr läuft an, führt den Abstoß aus bis zur Mittellinie. Wo ist ein Hamburger? Nur Dortmunder sehe ich im Augenblick. Sie bestimmen das Spielgeschehen. Und Schlebowski mit einer wundervollen Kombination. Die Hamburger Zuschauer unter mir wollen das nicht ganz wahrhaben, aber es ist so. Man möchte gerne, aber die Dortmunder sind besser. Das muss man sagen. Schnurr läuft an. einen weiten Schuss, wieder abgefangen von Schlebrowski. Zu Bracht, Bracht, Querpass zum rechten Flügel. Rasenschach, nicht Rasenfußball, müsste man das nennen. Niepiklo ist angespielt worden. Flanke vor das Tor. Faustabwehr, eine wundervolle, geglückte Faustabwehr von Schnorr, der sich hochreckte. Und endgültig wird der Ball aus dem Strafraum geschlagen durch den rechten Läufer Werner. Werner zu Reuter. Reuters wunderschöner Steilpass zu Krug. Krug wird aber gebremst, wird in die Zange genommen von Burgsmüller und von Michalek. Da hat er keine Möglichkeit. Der Ball wird zum Torwächter zurückgespielt. Sandmann hat ihn aus der Hand von Kwiatkowski gewissermaßen angespielt bekommen. Dann läuft der Ball weiter zu Schlebrowski. Schlebrowski weiter zu Niepiklo. Niepiklo, der Halblinke in Rechtsaußenposition. Steilpass, Adi Preißler. Aber vorher mit einem mächtigen, entschlossenen Schritt Schnorr aus dem Tor heraus, hat abgewehrt. Spielstand 3:1 für Borussia Dortmund. Immer wieder die Sturmmaschine der Dortmunder. Nun, es ist klar, ein solcher Vorsprung in 2 Minuten erzielt, der gibt Vertrauen, der gibt Mut und der gibt Kraft. Obwohl die Dortmunder ja im Durchschnittsalter 4 Jahre älter als die Hamburger sind. Aber da das Wetter heute doch bedeckt ist, die Hitze der letzten Tage hat nachgelassen, haben vielleicht die Dortmunder aus diesem Wetterumschwung den etwas größeren Vorteil erzielen können. Krug zu Reuter. Reuter hat verloren und jetzt setzt sich Liese ein. Liese, einen Kopf größer als Preißler, wird durch einen geschickten Kopfball des halbrechten Dortmunder ausplatziert. Trotzdem Kampf im Mittelfeld und Krug holt sich mit Unterstützung von Klepatsch den Ball. Im Mittelkreis steht er. Weiter Steilpass von Krug. Ganz schön in der Richtung, aber der Mittelstürmer Uwe Seeler stand in halbrechter Position, konnte nicht an diesen Ball kommen. Kwiatkowski sofort wieder nach vorne gespielt. Blitzschnell ist das Spiel, das Tempo ist außerordentlich. Beide Mannschaften zeigen hier wirklich eine Rasanz im Spiel, die bewundernswert ist. Trotzdem immer einen kleinen Tick schneller, einen kleinen Tick besser die Dortmunder. Warten wir ab, was die zweite Halbzeit bringt, ob die größere Jugend der Hamburger sich dann auswirken kann. Eben wieder Krug, der nicht ganz das gekonnte Spiel der Vorsonntage zeigen kann, dessen Steilvorlagen meistens nicht ankommen, hat eben die Unterstützung von Börner gebraucht. Börner hat den Ball verloren, Kelbasser wieder allein am linken Flügel. Die Dortmunder stürmen, der Mittelstürmer, der Dortmunder Querpass hinüber zu Niepiklo. Dazwischen springt Meinke mit Kopfball, doch Peters hat sich den Ball geholt. Schlebrowski, 20 Meter vom Hamburger Tor entfernt. Was wird der Außenläufer machen? Er dribbelt, jetzt wird er wohl zurückspielen. Wird er es tun? Nein, er lockt Meinke in die Falle, in die der Mittelläufer der Hamburger aber nicht hineingeht. Der hat sich den Ball geangelt, spielt ab zu Reuter. Reuter zu Uwe Seeler, der wieder zu Reuter. Etwas zu langsam ist die Sturmmaschine der Hamburger. Trotzdem wandert der Ball jetzt zum linken Flügel zu Klepatsch. Klepatsch zu Uwe Seeler. Uwe Seeler zu Krug. Noch einmal Uwe. Uwe schießt doch. Da kommt der Schuss. Aber er ist nicht platziert genug, um den guten Torsteher der Dortmunder zu überwinden. Kwiatkowski stand richtig, hat den Ball mühelos aufgenommen. 3:1 zu spielen in der ersten Halbzeit, noch 7 Minuten. Dortmund führt und stürmt schon wieder durch Adi Preißler. Zu Peters hinübergespielt. Peters, ein kluger, ein listiger Spieler, an Posipal vorbei. Posipal spurtet hinterher und kann auf Kosten einer Ecke klären. Eckball 6-7 Minuten vor dem Halbzeitpfiff für Borussia Dortmund, von rechts getreten, schon ausgeführt, keiner hat Adi Preißler gedeckt, der versucht zu schießen, schießt auch, erneute Ecke, da Krug angeschossen wurde. 7 Abwehrspieler im weißen Jersey und 4 Angriffsspieler im gelben Dress stehen im Hamburger Strafraum. Und dieser Eckball von rechts wird getreten von links außen Kapitulski. Das ist das Kennzeichen in der Dortmunder Sturmformation. Immer wieder Positionswechsel. Und da kommt der Eckball schön nach innen zu Bracht. Bracht aus dem Hinterhalt schießt, 1 Meter am Tor vorbei. Abschlag vom Hamburger Tor. Schnorr spielt den Ball zu Börner. Börner, etwas riskant, wieder zurückgespielt zu Schnorr. Schnorr holt sich das Leder, aus der Hand schlägt er es ab, weit über die Mittellinie, ein guter Abschlag, auf den Kopf genau von Michalek. Uwe Seeler reckt sich vergebens und da setzt sich wieder Bracht ein. Bracht wird von Uwe Seeler von hinten gehäkelt. Zu Recht Freistoß für Dortmund, von Schlebrowski weitergeleitet zu Kelbasser, Kelbaffa zu Kapitulski. Adi Preißler zum Gelächter des Publikums täuscht, lässt den Ball weiter zu Peters. Peters, der Rechtsaußen am linken Flügel. Es ist verwirrend, wie die Stürmer der Dortmunder Borussia immer wieder ihre Positionen wechseln. Unerhört schwer die Deckung, die Abwehr für die Hamburger Verteidigung. Wieder geht der Rechtsaußen der Dortmunder am linken Flügel durch. Im Slalomlauf jagt er durch die Hintermannschaft der Hamburger, spielt weiter zu Kapitulski. Kapitulski, Steilpass zu Niepiklo. Und Werner behält Ruhe und Übersicht und hat den Ball aus dem eigenen Strafraum herausgespielt. Aber wohin? Wieder nur bis in den Fuß von Bracht. Und da wird Bracht anscheinend vom Schiedsrichter aus irgendeinem Grunde, vielleicht wegen einer Reklamation, ermahnt, vielleicht sogar verwarnt. Und es gibt Freistoß für den HSV, der aber nichts einbringt. Ja, ich komme wohl nicht in den Verdacht, als Rundfunksprecher aus Hamburg zu sagen, dass ich parteiisch für Dortmund wäre, wenn ich feststelle, dass Dortmund hier das Spielgeschehen bestimmt. Mindestens seit 15 Minuten wirbeln die Stürmer der Borussia durcheinander und zeigen ein zauberhaftes Sturmspiel, das die Hintermannschaft des HSV nur mit Mühe bremsen kann. Wieder die Dortmunder auf dem linken Flügel. Peters läuft an zu Kapitulski. Mühelos nimmt er an, zieht eine Flanke vor den Strafraum. Und vom Wind etwas abgetrieben landet der Ball auf dem Netz, aber nicht im Netz. Es bleibt also beim Stand von 3:1. Abschlag vom Tor vom Schnorr im deutschen Fußball-Endspiel 1957 zwischen Titelverteidiger Borussia Dortmund und dem Hamburger Sportverein, der ja heute zum ersten Mal seit 29 Jahren wieder ein deutsches Fußball-Endspiel erreicht hat. Kapitulski, der Linksaußen der Dortmunder, versucht zu verlängern zu Niepiklo. Niepiklo hat den Ball nicht bekommen. Werner und Börner haben ihn sich geholt. Spielen weiter zu Reuter. Reuter, der Held von Düsseldorf vom Vorsonntag, hatte heute noch nicht die Schussstiefel an. Aber er bringt ausgezeichnete Vorlagen zu Wege, auch eben zu Schemel. Aber Schemels Weiterspiel zum Rechtsaußen schlauernden Uwe Seeler kommt nicht an. Bracht sprang dazwischen, hat angenommen, zu Kelbassa gespielt. Der Mittelstürmer der Dortmunder jetzt etwas im Hintergrund hängend, wirklich schwer zu decken für Meinke. Kelbassa hat einen Steilpass zum rechten Flügel gespielt. Diesmal stand Peters nicht aufnahmebereit. Posipal spielt den Ball in die Hände seines Torstehers. Schnorr, diesmal nicht ganz so weit im Abschlag, versucht Uwe Seeler anzuspielen. Uwe Seeler wird durch Kapitulski und Sandmann ausmanövriert. Dazwischen springt zu aller Unterstützung noch Bracht, aber diesmal bleiben die Hamburger Sieger. Schemel rechts außen, jetzt etwas zurückhängen, spielt an, spielt weiter zu Krug. Krug wird von Sandmann gestoppt, Sandmanns Zuspiel zu Kapitulski, wird verlängert zu Niepiklo, der wieder zu Kelbassa, der wieder zu Niepiklo. Und wer wird zuerst an den Ball kommen, Kelbassa oder Meinke? Meinke war es und der spielt weiter zu Krug. Alles noch in der Hälfte der Hamburger. Und da hat Adi Preißler ein leichtes Hand gemacht. Es gibt zu Recht Freistoß für den HSV. Der ist ausgeführt, kommt zu Klepatsch. Klepatsch, der auf dem seit langer Zeit wieder auf diesem Posten spielt, ja sonst Verteidiger war, hat den Ball angenommen, steil durchgespielt zu Reuter. Reuter wird von dem routinierten Max Michalek gebremst. In der Dreieckkombination zwischen Peters, Bracht und Michalek, in die sich jetzt auch noch der rechte Verteidiger Burgsmüller einspielt und einschaltet, spielen die Dortmunder sich wieder frei, haben den Ball in den gegnerischen Strafraum hineingebracht und eine weite hohe Flanke von Niepiklo landet hinter dem Tor im Aus. Zu spielen noch etwa eine Minute im Niedersachsenstadion, dann ist Halbzeit. Spielstand 3:1 für den westdeutschen Meister Borussia Dortmund. Schnorr, der Mann im grünen Zweiter und der weißen Hose im Hamburger Tor, läuft an. Schiedsrichter Dusch zeigt seinen Linienrichtern, dass noch eine Minute zu spielen ist. Der Abschlag ist gut angekommen und da hätte Schemel abspielen müssen. Ist auch gelungen. Und alleine Uwe Seeler durch, alleine gegen Burgsmüller. Aber der Verteidiger der Dortmunder hat diesmal wirklich Glück gehabt. Sonst hätte eine faustdicke Gelegenheit für die Hamburger herausspringen können. Der Ball, den Uwe schon halb an seinem Bewacher vorbei hatte, sprang dem an die Ferse und von dort verlor Uwe die Kontrolle und die Dortmunder kamen in Ballbesitz. Das Zuspiel zum eigenen Dortmunder Sturm landet im Aus. Es gibt einen Einwurf, um den sich jetzt Jupp Posipal bemüht. Jupp Posipal schaut, wo ein Spieler frei steht. Alles noch in der Hamburger Hälfte. Der Ball kommt zu Reuter. Reuter zu Posipal. Von dort wieder. Aber wohin? Zu Peters. Und der Rechtsaußen der Dortmunder mühelos an Klepatsch vorbei. Den zweiten Hamburger umspielt. Das ist Liese. Aber da ist Halbzeit im Niedersachsenstadion Hannover. und die schwarz-gelben Fähnchen aus der Bierbrauerstadt Dortmund werden hochgeschwenkt. Der Kohlenpott kann nach 45 Minuten mit seiner Dortmunder Borussia zufrieden sein. In einem temperamentvollen, rasanten, schnellen und schönen Spiel hat der Westmeister sich eine verdiente 3:1-Führung erkämpft. Sagen wir Ihnen schnell noch einmal die Torfolge. 17. Minute 1:0 durch Kelbasa. 23. Minute 1:1 durch Krug. Gleiche Minute 2:1 wiederum durch Kelbasa. Und 24. Minute 3:1 durch Niepiklo. Und während die 80.000 von ihren Plätzen jetzt aufstehen in diesem wirklich herrlich gelegenen Stadion der niedersächsischen Landeshauptstadt, während hier für einen Moment das Interesse oder für ein paar Minuten des Publikums abnimmt und sich in Richtung Ehrenloge lenkt, wo die Prominenz vertreten ist mit Ministerpräsident Hellwege, Kultusminister Langeheine, mit dem Vorsitzenden der SPD Ollenhauer, mit den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern von Hamburg, Hannover und Dortmund und natürlich der ganzen DFB-Prominenz mit Dr. Bauwens an der Spitze, wollen wir Ihnen auch eine kleine Verschnaufpause gönnen. Bitte schenken Sie sich eine Tasse Kaffee ein, falls die alte kalt geworden ist, und seien Sie wieder an den Apparaten in 4 oder 5 Minuten, wenn wir uns aus Hannover wieder melden zur zweiten Halbzeit des deutschen Fußball-Endspiels Borussia Dortmund gegen HSV. Hier meldet sich wieder das Niedersachsenstadion in Hannover mit der zweiten Halbzeit des deutschen Fußball-Endspiels zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger Sportverein. 3:1 führt der westdeutsche Meister und zugleich deutsche Meister von 1956 durch Tore von Kelbasa zweimal und Niepiklo bei einem Gegentreffer von Krug. Unseren Dortmundern Hörer möchte ich jetzt noch einen ganz kleinen Vergleich sagen, wie die Dortmunder Mannschaft etwa gespielt hat. So wie vor 2 Jahren in Essen bei Rot-Weiß, als man begeistert von einer ersten Halbzeit schrie. So ähnlich etwa wie im vergangenen Jahr in Dortmund selbst, als Borussia gegen den HSV mit 5:0 gewann. Ganz so eklatant war die Überlegenheit nicht, aber man merkte doch, da als die Mannschaft in Gefahr geriet, da spielte sie auf einmal wieder Traumfußball, da zauberte sie und da hatte sie auch bei aller Spielerei noch den nötigen Biss, um eine schnelle Entscheidung wieder zu ihren Gunsten heraufzuziehen. Der schiedsrichterliche Pfiff von Dusch ist in diesem Augenblick ertönt, die zweite Halbzeit beginnt, die zweite Halbzeit von 90 aufregenden Spielminuten um die 46. deutsche Fußballmeisterschaft. Und schon greift Borussia Dortmund wieder an. Über den rechten Flügel, wo heute vielleicht der agilste und der augenfälligste Mann der Borussia steht, mit Peters, der blitzschnell ist, blitzschnell arbeitet und auch immer dann den Gegner täuscht und neckt, wenn es darauf ankommt, einen weiteren Gegenspieler auf sich zu ziehen, um den Kameraden freizumachen. Einwurf in der HSV-Hälfte, durch Jupp Posipal ausgeführt. Sofort kommt der HSV jetzt im Gegenzug nach vorne mit Uwe Seeler. Hackentrick zu halb links, zu Krug. Der läuft durch, Schuss und am 5-Meter-Raum. Kwiatkowski war herausgelaufen, hat er den Ball erhechtet. Der Dortmunder Tormann, der in diesem Augenblick seine erste große Glanzparade zeigte. Angriff von Borussia Dortmund. Fast über das ganze Spielfeld läuft Kapitulski mit dem Ball, bleibt aber an Reuter hängen. Gegenzug des HSV, bringt in den Strafraum, Schuss und wiederum ist Kwiatkowskis Sicherheit ausschlaggebend dafür, dass der Ball sicher runtergenommen wird und abgespielt wird. 2 Minuten sind gespielt und die Sonne und der Wind ist jetzt für den HSV. Borussia Dortmund, besonders aber sein Torsteher Kwiatkowski, schaut nun in die Sonne, hat sich seine Kappe angezogen und den Deckel, den Mützenschirm tief heruntergezogen. Auf dem linken Flügel steht jetzt zur Abwechslung einmal Peters, der Rechtsaußen, der Einwurf erhält gegen den anstürmenden Börner. Einwurf ist ausgeführt, von Adi Preisler jetzt zurückgespielt zu Peters, aber der Ball ist über die Torauslinie ins Ausgesprungen. Abstoß also jetzt von Torwart Schnorr im HSV-Tor. Kurzer Abstoß zu Börner gespielt und zurück in die Hände von Schnorr. Abstoß vom 16-Meter-Raum aus. Die Borussia staffelt sich in der Abwehr, Bracht steht weit hinten. Sie haben jetzt nichts mehr zu verlieren, sondern alles zu gewinnen bei einem 3:1-Vorsprung den man halten kann. Aber das Spiel dauert natürlich 90 Minuten und der HSV dürfte jetzt endlich ganz gelöst sein von allen Hemmungen, denn er kann nur noch die Überraschung schaffen gegen einen großspielenden westdeutschen Fußballmeister, der alle Register fußballerischen Könnens eben gezogen hat. Angriff der Schwarz-Gelben, wiederum ist Peters da. Peters äugt nach rechts herüber, sieht dort Kapitulski stehen, der köpfelt gleich weiter zu Preißler, der kommt aber zu spät gegen den langen Liese und Gegenzug der Rothosen vom Rotenbaum. Angriff auf der linken Seite, Jupp Posipal taucht jetzt im Sturm auf, als Linksaußen, eilt dem Ball nach, kommt auch an seinem Verteidiger vorbei, aber wiederum ist Sandmanns langes Bein da, der ihn vom Ball trennt und sofort den Gegenzug der Schwarz-Gelben entfesselt. Eine kluge Mittelstürmerrolle immer wieder Freddy Kielbasa, der den Ball zu Kapitulski gibt, aber dessen Notschuss landet in den Beinen von Werner und der junge Student spielt nach vorne zu seinem gleichaltrigen Kameraden Uwe Seeler, der noch einmal nach quer gepasst, da taucht wieder das Blond von Werner auf. Eine schöne Flanke, aber eine unglückliche Flanke, denn Reuter verpasst sie und die Dortmunder nehmen sie ganz in Besitz und inszenieren einen Gegenzug mit Peters aus dieser Flanke. Peters hat jetzt den Ball und schießt plötzlich ab aus 20 Meter, aber sein Schuss ist zu kraftlos, als dass er Schnur in ernstliche Gefahr bringen könnte. Also haben die Hamburger wieder Chancen beim Gegenstoß. Genau wie am Anfang dieses Spiels. Der HSV sucht wiederum, schnell zu einem Tor zu kommen. Ob es ihm gelingt, jetzt hat er eine Chance. Und ein meisterhafter Hechtflug über 5 Meter. Eine wahrhaft großartige Leistung von Kwiatkowski. Greift den Ball aus der Luft, fallend und sofort wieder abschlagend. Nach rechts heraus, wiederum ist Peters da. Peters, immer wieder Peters. Er hält den Ball und flankt jetzt schön nach innen. Nipiklo kommt zwar zu kurz, aber er kann den Ball noch einmal erreichen, während Schiedsrichter Dusch bereits abgepfiffen hat und ein Foul im Strafraum des HSV sah. Freistoß ist also ausgeführt, aber nicht mehr konzentriert, vom HSV-Verteidiger Börner abgegeben, sodass die Borussen den Ball erlaufen können. Kielbasa fälscht ihn jetzt nach rechts herüber, Peters kommt nicht an den Ball und die Dortmunder haben also im Augenblick das Nachsehen, aber nur im Augenblick, denn wiederum ist Peters da und spielt zu Niepklo. Er steht rechts außen, spielt sich vorbei, kurz an der Außenlinie hat er den Ball, zieht ihn nach innen, aber zu flach über dem Boden, sodass die HSV-Abwehrspieler eingreifen können und mit Werner einen Gegenzug entfesseln über Uwe Seeler. Seeler zu halbrechts Reuter noch durch, aber Sandmann schneidet ihm den Weg ab und nimmt den Ball souverän auf, spielt ihn sofort zu seinem Rechtsaußen und die Borussen haben wieder den Gegenzug. Es geht schnell, blitzschnell, wieder wie am Anfang und Adi Preißler läuft rechts die Linie entlang, flankt herüber. Werner verpasst zunächst einmal, Kapitulski schaltet sich ein, aber die HSVer bleiben im Ballbesitz und kommen jetzt mit Krug, der weit zurückgelaufen ist, zum Gegenzug. Jetzt auf der rechten Seite Schemel. Schemel verliert den Ball gegen Bracht und der aufmerksame Läufer der Borussia spielt in der Mitte durch zu Kielbasa. Da angelt zwar das lange Bein von Krug hin und her, aber es kann den Ball nicht erreichen. Kielbasa hat abgespielt zu Peters. Peters läuft jetzt durch, könnte schießen und stolpert über den Ball und stolpert über Torwart Schnur. Und auf der Torlinie fast retten zwei Rothosen, zwei Männer vom HSV den Ball aus der sicheren Not heraus, aus der Not eines Gegentreffers. Weiter Vorstoß in die Borussenhälfte. Kwiatkowski ist draußen, hat den Ball am 16-Meter-Raum in Empfang genommen, abgeworfen auf die linke Sturmseite zu Kapitulski. Die Torchancen der Borussen werden schneller herausgespielt, blitzartiger. Man staunt oder man zerbricht sich den Kopf oft über eine Plänkelei, die sich im Mittelfeld abspielt und sagt, das ist doch nutzlos vertane Zeit. Nun, liebe Hörer, es ist keine vertane Zeit, denn aus diesen Situationen entsteht meistens ein schneller Angriff, ein schneller Steilpass. Der Zweck ist also hier in jedem Falle gegeben. Nach rechts heraus. Jetzt zu Nipiklo, von Kielbasa gespielt. Nipiklo zieht die Flanke nach innen, auf den Elfmeterpunkt. Einer verpasst, zwei verpassen, Kielbasa und Preißler. Wie in einer Reihenfolge hintereinander neben den Ball gesprungen. Gegenzug des HSV von Michalek gebremst und Schlebrowski wiederum im Ballbesitz. Da kommen die Borussen mit Sandmann nach vorne. Blondschopf, Werner ist wieder da. Werner, der Hintermannschaft nicht nur Halt, sondern auch immer wieder Aktionsradius für ihre Offensiven gibt. Vorne im Sturm. Uwe Seeler jetzt täuscht Michalek, will vorbeispielen, gibt klug zu seinem halblinken Krug, der nach links heraus noch einmal quer gepasst und da fehlt eben die Steile drin. Aber die HSV haben den Ball noch bald. Wiederum Uwe Seeler schießt jetzt einen Flachschuss fast neben den rechten Torpfosten und da lauert jemand auf eine unbedachte Rückgabe von Max Michalek, aber sie kommt nicht, sondern die lange Spinne in Dortmunds Abwehr hat den Ball nach vorn gedroschen in den eigenen Sturm. Dort indessen sind wieder HSV-Beine, die den Ball in Besitz nehmen, angreifen und querspielen. Querspielen aber Kapitulski, geht jetzt an Reuter. Reuter schlängelt sich ganz nach links herüber auf die andere Seite und verliert doch den Ball auf Kosten eines Einwurfs für den HSV. Kapitulski, der Linksaußen, ist von links nach rechts herübergelaufen. Das war ihm die Arbeit wert, den HSV vom Ball zu drängen und hier im Besitz des Balles zu kommen, der jetzt immer noch beim HSV liegt und bei Werner, dem rechten Läufer, der aber in die fünfte Etage des Dortmunder Tores schießt und so eine weitere Möglichkeit für einen Anschlusstreffer der Rot-Weißen vergeben hat. Gespielt sind jetzt 7 Minuten der zweiten Halbzeit. 3:1 steht es für Borussia Dortmund, den vorjährigen Meister, der Mannschaft, die in der ersten Halbzeit so souverän gespielt hat, dass man schon fast versucht war, in ihr den kommenden deutschen Meister zu sehen. Aber der HSV hat es in der zweiten Halbzeit jetzt verstanden, das Spiel offener zu gestalten, aufzulösen in eigene stürmerische Aktionen, die jetzt indes zerstört sind durch Adi Preisler, der läuft an, schießt und von den Fäusten Schnorrs, der rückwärts fällt, prallt der Ball glücklicherweise ins Aus und nicht ins Tornetz. Das war eine der Blitzaktionen von Borussia Dortmund. Und ich muss sagen, dass man wohl kaum eine Mannschaft schöner spielen sah, als in diesem Jahr die Borussia es tut. Eckball ist drin, ist allerdings weit hinter den 16-Meter-Raum gekommen. Allerdings, Niepiklo hat den Ball aufgenommen. Niepiklo, der nach rechts herausgibt, zu Kapitulski. Kapitulski schlägt einen Haken, könnte jetzt hereingeben, tut es auch zu Preisler. Preisler kommt zu fallen, nein, ist noch nicht gefallen, sondern von einem HSV-Spieler angegriffen worden, den er aber kurz mit der Schulter und deshalb regelwidrig beiseite schob. Freistoß, Gegenzug des HSV durch die Mitte. Max Michalek bremst Seeler. Schlebrowski nimmt den Abpraller auf, schlängelt sich an der rechten Seite durch, will steil nach vorn geben. Das Linksaußen Klepatsch, der jetzt in die Verteidigerrolle übergewechselt ist und den Ball abwehrt. Gegenzug des HSV. Jetzt läuft es mit dem halbrechten Reuter, der nach links herausspielt und da wiederum den Ball vergibt. Sie kommen nicht in die richtige Angriffsmaschinerie. Im Getriebe ist Sand, es läuft nicht. Die Dortmunder allerdings so gut gestaffelt mit ihrer Läuferei und Verteidigung greifen schon frühzeitig die jungen Stürmer des HSV an und nehmen ihnen den Schneid bereits im Mittelfeld ab. Jetzt Kelbasser, den Ball führend, nach rechts herausgespielt zu Preisler. Preisler, Trick hin und her und dann Bracht angespielt. Bracht, der linke Läufer, der jetzt zurückbeordert wird, weil Schlebrowski auch vorne ist. Ein deckender Läufer muss da sein. Steilpass zu Kelbasser am 16-Meter-Raum. Querpass herüber zu Kapitulski nach links heraus. Der zögert, spielt noch einmal zurück, dort wo zwei Borussenspieler stehen. Da geht der Ball verloren, das war des Guten etwas zu viel. Und Kelbasser rettet ihn wieder und bekommt ihn vor den Fuß gespielt zu Peters, der jetzt rechts vom Tor stehen, zieht einen Flankenball herein und Schuss aus der Luft von Niepiklo. Wir sahen ihn kommen, er trat erst noch einmal mit der Spitze, probeweise in den Rasen, nahm Maß und sah das HSV-Tor zwar vor sich, aber der Ball ging weit, weit neben den Kasten ins Aus. Abstoß also jetzt vom HSV-Tor, gespielt sind 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, 3:1 für Borussia Dortmund beim Abstoß durch Schnorr, der 20 Meter über die Mittellinie gibt, dort aber Max Michalek auf dem Posten findet, sofort wieder Gegenzug von Borussia Dortmund. Spiel von Kapitulski zu Bracht. Bracht, Steilpass, kommt sofort wieder in die Mitte. Dort sollte Kelbasser stehen, der ist indes jetzt diesen Ball nicht nachgeeilt, sondern Liese. Und Liese vergibt ihn gegen den angreifenden Kapitulski. Schon wieder Querpass von Borussia Dortmund, nach rechts heraus. So öffnen sie die Gassen. Steil zu Niepiklo, der am 16-Meter-Raum. Wieder herein zu Adi Preisler, Preisler zu Kelbasser. Der will schießen, hat keine Luft für zu schießen, hat keinen Spielraum und muss also noch einmal einen Querpass bauen nach rechts heraus. Da steht Kapitulski, der gibt zurück zu seinem Verteidiger Burgsmüller, der passt quer zu Schlebrowski, der fast am Strafraum des HSV, gibt nach rechts heraus zu Peters. Peters täuscht jetzt den angreifenden Klepatsch, will an ihm vorbei, bleibt hängen und der HSV-Mann kann diesmal die Situation bereinigen. Nach vorn spielen zu seinem halblinken Krug. Krug zu Werner. Werner schaltet sich ins Angriffsspiel ein, aber dort vorne steht nur Uwe Seeler auf der Lauer. Er genügt nicht gegen den langen, aufsteigenden Kopf und Max Michalek, er war es nämlich, der vor ihm stand, hat den Ball zurückgegeben zu seinem Torwart. Wieder Kontroverse zwischen Liese und zwischen Adi Preisler. Zugunsten von Liese wird von Dusch entschieden und Freistoß, der über Werner jetzt eine Station weiterrollen soll in die halblinke Position, wo Krug zwar aufnimmt, aber noch bedrängt ist. Und in diesem Augenblick greift noch Heini Kwiatkowski schnell ein, sodass die Gefahr bereinigt ist. Glauben Sie nicht etwa, verehrte Zuhörer, wenn Sie jetzt einen Bums in unserer Rundfunkkabine gehört haben, dass etwa die beiden Reporter aus dem Norden und aus dem Westen Streit bekommen hätte. Hier ist nur eine Wasserflasche zu Boden gegangen, die wir uns vorsichtshalber besorgt haben für die Hitze. Ein Gegenangriff des HSV ist mittlerweile in den Armen von Kwiatkowski gelandet und so Abstoß also vom Dortmunder Tor. Aber der Abstoß ist zunächst auf die HSV-Beine gekommen. Der HSV jedoch mit Posipal kann nicht klar klären und die Borussen sehen wieder einen neuen Angriff jetzt mit Peters anrollen, der nach innen spielt, aber etwas zu sehr den Winkel vergrößert und so Werner eine Chance gibt einzugreifen. Werner passt ungenau auf den Fuß von Burgsmüller, Burgsmüller zu Schlebrowski, Schlebrowski nach vorne zu Niepiklo, wiederum geklärt. Jetzt ist die Abwehr der HSVer dichter geworden, aber andauernd und immer wieder rennen die Spieler von Borussia Dortmund gegen diese Abwehrwand des HSV an. Gespielt sind 13 Minuten. Angriff von linken Flügel, von Kapitulski. Schießt zunächst Börner an, aber er bekommt den Abpraller wieder vor den Fuß, spielt zu Niepiklo, Niepiklo zu Preisler, plötzlich die Gasse offen, der schiebt in die Mitte hinein, Schuss, abgewehrt mit dem Fuß, Angriff von Peter, Schuss hoch über den Kasten, Ausfall. Sagt Ihnen eben schon, dass Klepatsch in die Verteidigung zurückgegangen ist. Dafür suchen wir jetzt Jo Posipal. Wo hält er sich auf? Auf dem linken Flügel sehe ich ihn in diesem Augenblick auch nicht. Er hat wohl die Mittelstürmerposition übernommen. Ja, richtig, er steht jetzt bei Max Michalek, während Uwe Seeler durch dauerndes Rochieren versucht, nach rechts und nach links herauszugehen, während Schemel schon einmal die halbrechte Position einnimmt, um so ein sinnverwirrendes Bild für die Abwehrspieler der Dortmunder zu geben. Aber die lassen sich auf dieser Art Spielerei nicht ein, sondern sie nehmen nur den jeweiligen Mann, der eben in der Deckungsposition steht, die sie wahrzunehmen haben. Angriff des HSV, jetzt aus der Mitte heraus, halbrechts, Reuter führt den Ball, bleibt zunächst einmal hängen und da wird nachgehakt, zwei Mann gehen zu Boden, es ist Reuter und Schlebrowski. Jetzt kommt auch noch der Dritte dazu, der allerdings nicht zu Boden geht, sondern beiden beim Aufstehen hilft. Schiedsrichter Dusch, die beiden Kontrahenten schlagen sich auf die Schulter. Es ist nichts passiert, es geht fair, sachlich und sportlich weiter. Adi Preisler führt den Ball, hat mit dem Kopf jetzt herübergestoßen zu Kielbasser, abgewehrt und noch einmal hingesprungen von Schlebrowski der Ball und kommt auf den Fuß von Niepiklo. Niepiklo verhaspelt sich gegen Werner, will den Ball im Fallen zwar noch in seinem Besitz halten, aber das sieht Schiedsrichter Dusch nicht gerne, der einen Freistoß zugunsten des HSV gibt. Aus der eigenen Hälfte heraus wird er abgeschossen von Liese und trifft vorne zwar Jo Posipal an, aber Posipal kann zunächst gegen Reuter, gegen Max Michalek nichts ausrichten. Zwar springt Seeler noch hinzu, wiederum ist der Ball aber in der Dortmunder Hälfte ins Ausgegangen. Einwurf also für den HSV, 20 Meter neben der rechten Eckfahne. Einwurf wird ausgeführt durch Krug. Gespielt ist jetzt eine Stunde, 3:1 für den deutschen Meister Borussia Dortmund im Endspiel 1957. Und der Ball, der eben 20 Meter neben der Eckfahne lag, lag eben fast am 16-Meter-Raum des HSV. So weit wurde von den Rot-Weißen zurückgespielt. Jetzt ist Gefahr im Verzuge, wie immer, wenn Uwe Seeler den Ball führt. Aber er schießt diesmal nicht, sondern ein Kopfball, ein platzierter Kopfball sollte es werden von Jo Posipal. Es wird indes nur ein Rutscher, der etwa 10 Meter neben den Dortmunder Kasten ins Ausspringt, von Kwiatkowski aufgenommen wird und jetzt auf den 5-Meter-Raum befördert wird. Abstoß. Und der Abstoß trotz Bewachung von Uwe Seeler kommt zu Sandmann. Der linke Verteidiger schnell, wuchtig, sicher, spielt weiter zu Bracht. Bracht zu Kielbasser, von dem wir wieder sagen müssen, dass er eine ausgezeichnete Rolle als Mittelstürmer gespielt hat. Er gibt nach links, wo Peters steht, aber Peters kann den etwas zu stramm geschossenen Ball nicht mehr erreichen. Er überschreitet die Seitenauslinie. Einwurf also durch Rechtsverteidiger Börner. In die Mitte gespielt, HSV im Ballbesitz. Halb rechts, Reuter dribbelt sich nach vorne, spielt Werner an, der sich mit ins Sturmgeschehen einschaltet. Der steil vorne abgezielt zu Uwe Seeler, aber zunächst einmal Kopfball geklärt von Max Michalek. Und dann der Schuss, der von Krug abgegeben wird, der geht 20 Meter, jawohl, sage und schreibe 20 Meter, fast zur Eckfahne neben das Tor der Dortmunder. Abstoß also erneut, ein harmloser Angriff des HSV. Und bei dieser Sturmaktion brauchen sich die Dortmunder nicht sonderlich vorzunehmen. Dem HSV fehlt eben jetzt in diesem Spielabschnitt der Biss, das Spiel noch aus dem Feuer zu reißen. Das kann zwar noch geschehen, aber in diesem Augenblick sieht es wahrlich nicht danach aus. Abstoß ist schon längst erfolgt. Der HSV hat den Ball im Besitz, spielt im Mittelfeld mit Krug und Meinke jetzt zusammen. Der spielt den halbrechten Reuter noch einmal an. Reuter zu Liese. Liese jetzt steil nach vorne und wiederum Kopfball durch Max Michalek, der bis jetzt alles in allem großartig mit seinem Gegenüber, mit dem Mittelstürmer der Hamburger Uwe Seeler, fertig geworden ist. Fast an der Mittellinie gibt es jetzt Einwurf durch Borussia Dortmund. Einwurf, den Mittelstürmer Kielbasser ausführt. Kielbasser zu Sandmann, Sandmann quergepasst zu Kapitulski. Kapitulski dribbelt sich jetzt in die Hälfte der HSVer hinein und schlägt dann einen weiten Querpass nach rechts herüber zu Peters. Aber dazu ist Peters natürlich zu klein, er ist kein Wolkenakrobat, diesen Ball kann er nicht aufnehmen. Er ist ins Ausgegangen, Einwurf HSV im Gegenzug mit Liese und mit Werner. Werner hat den Ball in eine Gasse spielen wollen, die nicht mehr bestand, denn sofort flitzte Sandmann hinein. Sandmann zu Adi Preisler, der macht eine Körpertäuschung, spielt dann nach links herüber zu Niepiklo. Niepiklo wartet am 16-Meter-Raum jetzt ganz gelassen und ruhig, bis sich Adi Preisler anbietet. Adi Preisler zu Kapitulski, es geht fast im Stand. Die Dortmunder spielen den Ball jetzt hin und her, spielen ihn nach rechts heraus zu Peters, der stoppt das Leder und gibt es jetzt endlich in den Strafraum auf den 16-Meter-Raum und da ist noch einmal Niepiklo, spielt wiederum zurück zu Kielbasser. Kielbasser zu Preisler, da geht der Ball verloren. Vor lauter Spielerei haben sie jetzt das Leder an die HSV abgeben müssen. Dass man auf Sicherheit spielt, kann ich verstehen, dass man schon einmal Aktionen startet, die vielleicht ein wenig zeitverzögernd wirken, ist aber auch zu verstehen, denn ich sagte Ihnen eben, dass meistens der Zweck dabei nicht übersehen wird von den Borussen-Stürmern, die plötzlich eine Steile einschalten. Eine Kontroverse zwischen Uwe Seeler und Sandmann, dem Dortmunder Verteidiger, wird mit einem persönlichen Händedruck beendet und der Freistoß ist beim HSV. Angriff jetzt über die linke Sturmseite. Wiederum springt der halbrechte Reuter hinzu. Aber es wird nichts aus diesem Angriff, denn schon haben sich die Borussen eingeschaltet, inszenieren den Gegenzug mit Niepiklo. Niepiklo windet sich jetzt links durch, wird zwar von Werner angegriffen, weites Zurückspiel zu Kapitulski, quer gepasst zu Preisler. Preisler wartet einen Augenblick, bis er wieder ein gelbes Trikot vor sich sieht, das er anspielen kann. Da ist es schon mit Schlebrowski. Schlebrowski zu Bracht, ist quer gepasst, der Ball Bracht nach links heraus zu Niepiklo. Alles drängt jetzt auf das HSV-Tor, auch die HSVer laufen zurück, wollen nicht noch weiter in Rückstand geraten. So spielen sie sich den Ball immer wieder zu, ängstlich darauf bedacht, dass er in ihrem gelb-schwarzen Besitz bleibt, die Dortmunder. Aber in diesem Augenblick ist auch kein Zug mehr drin. Es ist nicht mehr das schöne, vor allen Dingen das zweckmäßige und witzige Spiel, wie sie es in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Es muss schließlich bei diesen schönen, für das Auge bildschön laufenden Kombinationen auch einmal der herzhafte Torschuss dabei sein. Selbst dann, wenn es nicht immer ein Tor gibt. Man möchte nun einmal Torwartparaden sehen und es gehört wie das Salz zur Suppe eben ein kräftiger Torschuss als krönende Kombination, als krönender Abschluss einer Kombination mit zu einem Fußballspiel, wenn man schon so oft in Tornähe des Gegners kommt. Angriff wiederum von Borussia Dortmund. Jetzt von Peters gespielt zu Kielbasser. Der lässt den Ball erst einmal zurückprallen, läuft den Ball nach, spielt ihn jetzt wiederum quer zu Schlebrowski. Schlebrowski nach links heraus. Jetzt werden selbst die Dortmunder Schlachtenbummler ungeduldig. Sie rufen immer wieder in Sprechchöre, noch ein Tor. Da eine schöne Vorlage von Niepiklo, gedacht von Kapitulski, weitergeleitet und nach vorn geschossen. Da ist aber sofort der HSV-Torsteher Schnurr dazwischen. Und als sich in diesem Augenblick ein Borussenbetreuer mit unten einschaltet ins Spiel und offenbar zuruft, stürmen, stürmen und aufs Tor schießen, da ist durch draußen, unterbricht das Spiel und gibt jetzt einen Schiedsrichterball in Höhe der Mittellinie. Hat der Mann von Borussia Dortmund zurückgewiesen auf die Bank, dort wo die Ersatz- und Reservespieler der Borussia sitzen, dort wo auch Trainer Schneider sitzt, der nach diesem Endspiel Dortmund verlassen wird, der Stadt, die ihm so viel zu verdanken hat. Denn die Borussia Dortmund ist unter seiner Leitung nicht nur zweimal westdeutscher Meister, sondern auch einmal deutscher Fußballmeister geworden und wer weiß, was heute läuft, vielleicht auch das zweite Mal deutscher Fußballmeister. Wir lassen ihn nicht gerne gehen, diesen Trainer Helmut Schneider, von dem wir nur sagen können, dass Pirmasens an ihm einen guten Griff getan hat. Aber wiederum zum Spiel. Peters rochiert jetzt wieder quer über das Spielfeld, gibt sehr schön nach links heraus zu Niepiklo, hat damit schon wieder eine Bresche geschlagen in die HSV-Abwehr, wo jetzt auch Uwe Seeler steht. Uwe Seeler hat etwas unkorrekt angerempelt, aber Schiedsrichter Dusch lässt weiterspielen. Ball ist im Aus, Einwurf für Borussia Dortmund, ausgeführt durch Niepiklo, zu Preißler gespielt, der in Höhe des Strafraums will jetzt abspielen, aber er findet keine Lücke, wird von Liese vom Ball getrennt. Einwurf gibt es hier unten durch Schiedsrichter Dusch bestimmt, als Preißler sich einschalten will und Liese den Einwurf nicht überlässt. Streit ist geklärt, HSV hat eingeworfen und spielt jetzt mit seinem Halbrechten durch die Mitte, wo aber Max Michalek sofort die Gasse wieder erkennt, hineinspringt und zu Kapitulski spielt. Kapitulski, das Klügste, was er machen kann, jetzt quer über das ganze Feld einen weiten Pass zu Kielbasa geschlagen. Kielbasa noch einmal zurückgegeben zu Burgsmüller. Fast wäre Gefahr gewesen, denn ein HSV-Spieler schaltete sich mit ein in den Kampf. Und da ist Kapitulski, der jetzt wieder von rechts nach links eine Flanke herübergeschlagen bekommt und den Ball also so schön unter der eigenen Kontrolle behält. Als er allerdings jetzt steil umschaltet, da ist die gesamte HSV-Abwehr versammelt und inszeniert durch einen weiten Schlag nach vorne den Gegenzug. Gespielt sind in der zweiten Halbzeit jetzt 21, 22, 23 Minuten, 3:1 für Borussia Dortmund. Und wir gehen nun also in die Schlussphase dieses Spiels. Ich warte noch den Angriff von Borussia ab, denn Kielbasa steht in aussichtsreicher Position, flankt in den Strafraum, Kapitulski ist da, zieht den Ball über den Kopf zurück, Peters ist ebenfalls da, stoppt den Ball und spielt ihn noch einmal zu Kapitulski. Der legt Peters vor, der könnte schießen, aber er schießt dabei den Fuß von dem Blondschopf Werner an. Es gibt also dicht neben der Eckfahne einen Einwurf durch Linksaußen Kapitulski. Und mit einer halben deutschen Meisterschaft für Westdeutschland, oder sagen wir anderthalb, wenn wir an den VfL Benrath denken, der ja vorhin im Amateurspiel 4:2 gegen Alemannia Berlin gewann, kann sich also Kurt Brumme jetzt beruhigt das Spiel einmal, sagen wir, vom Stuhl aus ansehen. Zum Spiel möchte ich sagen, dass ich es bemerkenswert fair finde, auch wenn dort unten Uwe Seeler ein bisschen angeschlagen herumhumpelt und nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Insgesamt ist es ein schönes, ein faires, sportliches Endspiel. Und Borussia Dortmund beim Stand von 3:1 durch Kapitulski im Angriff. Aber auch die Borussen haben nicht mehr ganz die Schnelligkeit, das Zwingende im Spiel wie in der ersten Halbzeit, als innerhalb von 7 Minuten alle bisherigen 4 Tore des Spiels gefallen sind. Der HSV ist in der zweiten Halbzeit doch wesentlich stärker aufgekommen, vor allem in der ersten Viertelstunde. Jetzt allerdings wieder Borussia Dortmund durch Preißler, Preißler zu Niepiklo. Niepiklo will verlängern zu Kielbasa, dazwischen springt Klepacz, der jetzt die linke Verteidigerposition ja einnimmt. Und da ist Schlebrowski als listiger Fuchs zwischen die Beine von Reuter gesprungen, aber in durchaus fairer Form, und hat den Ball dadurch in seinen Besitz bekommen. Hat verlängert zu Niepiklo, der zu Peters, der rechts außen am linken Flügel. Gefährliche Situation im Hamburger Strafraum, aber Börner kann die Flanke abfälschen, kann gleichzeitig Werner anspielen, sodass die Gefahr zunächst einmal beseitigt ist. Jetzt treibt Reuter den Ball nach vorne mit dem Innenriss weiter zu Uwe Seeler. Uwe Seeler, eine wunderschöne Steilvorlage, aber Reuter hat seinen 100-Meter-Sport um einen halben Meter zu spät beendet. Kwiatkowski war schneller, hat den Ball aufgenommen, nach vorne geworfen mit der Hand zu Kapitulski. Querpass, so etwas öffnet das Spiel. Und in der Hälfte der Hamburger springt Klepacz in einer Rechtskombination der Dortmunder Borussen-Stürmer hinein. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass Kielbasa, der Mittelstürmer am rechten Flügel, sich mit Peters zusammen durchspielt. Jetzt dringt Kielbasa in den Strafraum ein. Aber wuchtig entschlossen springt der kleine Klepacz dazwischen und hat den Ball aus der Gefahrenzone herausbefördert. Einwurf in der Höhe des Strafraums in der HSV-Hälfte für Dortmund ausgeführt und landet bei Schnorr. Auch die Innenstürmer der Dortmunder spielen nicht mehr ganz so explosiv wie in der ersten Halbzeit. Dieses Spiel, dieses Tempo hat natürlich Kraft gekostet. Posipal als Linksaußen und Mittelstürmer pendelnd hat den Ball angenommen, zu Krug gespielt. Krug versucht einen Steilpass zu Uwe Seeler. Der wird gebremst durch Michalek, wie so oft. Michalek zeigt ein bezwingendes, dabei sehr ruhiges Spiel. In diesem Augenblick hat er nach meiner Auffassung allerdings Uwe Seeler ein bisschen hart genommen. Der Schiedsrichter ist der gleichen Meinung. Freistoß für den HSV ist ausgeführt. Angespielt werden soll Posipal, als Mittelstürmer gedacht, aber dazwischen springt Bracht, der linke Läufer, und hat befreit. Er gibt den Ball zu Kielbasser. Kielbasser weiter zu Preissler. Preissler quick lebendig heute. Weiter zu Peters. Peters, der also ein Toni Seiler ohne Skier hier zu sein scheint. Er nimmt den Ball an, spielt weiter zu Kielbasser. Kielbasser wieder zu Peters. Große Gefahr. Peters hat sich nicht verstanden mit Preissler. Und Preissler fällt hin, aber wie konsterniert bleiben die Hamburger stehen, erwarten den Pfiff. Das Spiel geht weiter. Die Dortmunder haben immer noch den Ball. Peters und Preissler hatten sich für einen Augenblick nicht verstanden. Jetzt hat Preissler den Ball unter Kontrolle, spielt ab zu Kielbasser. Kielbasser, 20 Meter vom Tor entfernt, weiter. Über 6-7 Dortmunder Beine läuft der Ball. Jetzt werden sogar die Läufer und Verteidiger mit eingeschaltet. Das missfällt den Zuschauern. Niepiklo nimmt den Ball an. Die Dortmunder wollen Tore sehen und die Hamburger wollen vielleicht nicht, dass ihre Mannschaft hier so verrückt wird. Und in diesem Augenblick steht Kapitulski abseits. Außerdem war der Ball wohl schon über die Auslinie gerutscht. Schiedsrichter Dusch entscheidet auf Freistoß für den HSV aus der eigenen Hälfte heraus. Der Ball wird zurückgespielt zu Torwächter Schnorr. Schnorr, der mir sehr gut mit Ausnahme des dritten Dortmunder Tores heute gefallen hat. Ebenso wie auf der Gegenseite Kwiatkowski einen vorzüglichen Torhüter-Eindruck macht. Da hat den Ball nach vorne gespielt zu Schemel. Schemel verlängert zu Uwe Seeler. Uwe Seeler wird von hinten sehr hart von Bracht gerempelt, der sich förmlich auf ihn wirft. Aber der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen. Kielbasser ist angespielt worden. Kielbasser wartet einen Moment, bis drei, vier andere Stürmer mit in Aktion laufen. Und da ist Peters am Ball. Aber Peters ist nicht listig genug, um Klepatsch auszuspielen. Und er hat von hinten gerempelt. Der Schiedsrichter gibt Freistoß für den HSV, ausgeführt in der eigenen Hälfte. Krug als zurückhängender Aufbaustürmer gedacht, hat den Ball angenommen, zu Werner gespielt, der wieder zurück zu Krug. Der kleine Krug wird angegriffen von Kielbasser und da wieder Pfiffe des Publikums. Was mögen die Pfiffe besagen? Dass das Spiel doch ein bisschen hart wird. Ja, der Schiedsrichter hat eben den Dortmunder Abwehrspieler ermahnt, vielleicht sogar verwarnt. Kielbasser war es, nicht der Abwehrspieler, und dafür hat sich Posipal im Getümmel ein bisschen Luft gemacht, als er kräftig seinen Gegner im Strafraum von sich stieß. Das bedeutet, dass der Freistoß für den HSV postwendend in einen Freistoß für Dortmund umgewandelt wird. Dieser Freistoß ist ausgeführt. Die Dortmunder durch Kielbasser. Kielbasser führt den Ball am Fuß zu Adi Preissler. Fünf Stürmer der Dortmunder gegen sechs Abwehrspieler der Hamburger. Und die Dortmunder ziehen es vor, ihre Außenläufer mit einzuschalten. Bracht hat einen wunderschönen Flachpass über 30 Meter zum linken Flügel gespielt. Der findet Niepiklo aufnahmebereit. Von Niepiklo zu Preissler, Preissler zu Kapitulski, der wieder zu Preissler. Der halbrecht in Linksaußenposition, zieht eine Flanke an den hinteren Körperteil, auf dem man gewöhnlich sitzt, von Schemel. Und von dort noch einmal in den Strafraum hineingespielt, aber Klepatsch mit dem Kopf geklärt. Nicht weit genug. Schlebrowski, der rechte Läufer der Dortmunder, hat angenommen. Spielt zu Bracht. Die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Wunderschöner Pass zum rechten Flügel, wo aber Niepiklo eindeutig in Abseitsstellung steht. Freistoß aus dem HSV-Strafraum, schon ausgeführt. Kommt zu Reuter. Reuter weiter zu Uwe Seeler. Uwe Seeler versteht sich im Augenblick nicht mit Schemel. Dadurch Missverständnis bei den Hamburgern und neuer Angriff der Dortmunder durch Bracht. Bracht flach. 10 Meter Pass, Querpass zu Adi Preissler. Adi Preissler hat aber auch nicht die Kraft im Augenblick, um genau zuzuspielen. Hat den Ball verloren gegen Liese. Liese umdribbelt Preissler. Dann Schlebrowski spielt weiter zu Krug. Und Bracht ist derjenige, der diese Angriffsaktion der Hamburger erstickt und sofort eine Maßvorlage zu Kielbasser am rechten Flügel gibt. Wieder Gefahr für den Strafraum und das Tor der Hamburger, die noch nicht beseitigt ist, denn Peters ist am Ball. Peters wechselt blitzschnell die Seite und findet damit eine neue Möglichkeit für den Linksaußen der Dortmunder, für Kapitulski. Kapitulski wunderschön zu Bracht gespielt. Bracht wagt einen Fernschuss. Der bleibt an Börner hängen und Meinke, der Mittelläufer, beseitigt dann die Gefahr. Und zum ersten Mal habe ich bei diesem weiten Schlag von Meinke eben eine kleine Fehlaktion von Michalek gesehen, der bisher einwandfrei gespielt hat. Aber er hat Glück, dass sein Kopfball, der nach hinten rutschte, keinen Hamburger Angriffsspieler vorfand. So haben die Dortmunder den Ball doch in eigener Kontrolle behalten können, spielen zu Bracht. Bracht auf engem Raum zu Kapitulski. Kapitulski dribbelt in Richtung Eckfahne, hat den Ball verloren gegen Krug. Krug und Werner. Krug ist derjenige, der den Ball zu Reuter spielt. Reuter zu Liese, alles noch in der eigenen Hälfte. Der HSV müsste druckvoller spielen, so vielleicht wie eben, als Seeler in diesen Steilpass den 20-Meter-Schlag von Seeler von Liese hineinspringen will. Aber Michalek wieder mit einem prächtigen Kopfball den Ball über die Außenlinie befördert. Einwurf für Hamburg ausgeführt. Reuter am Ball, zieht den Ball auf den Elfmeterpunkt. Posipal springt hoch, hat ihn bekommen. Schemel will täuschen, das aber nicht bei einem solchen Fuchs wie Michalek, der ganz mühelos und ruhig den Ball aus dem eigenen Strafraum herausgespielt hat. Werner gibt zu Liese. Jetzt haben die Hamburger einmal eine Drangperiode vom Dortmunder Tor heraufbeschworen. Und da Zusammenprall zwischen Schemel und Kwiatkowski. Zu Recht gibt es einen Freistoß für die Dortmunder. Außerdem hatte Kwiatkowski ganz sicher den Ball an sich genommen. Kwiatkowski zeigt heute ein ausgezeichnetes Spiel. Freistoß also für dieses Unterlaufen von Schemel an Kwiatkowski. Die Dortmunder nutzen den Freistoß sofort zu einem Steilpass aus. Kielbasser, 4 Minuten lang am rechten Flügel, ist jetzt plötzlich am linken aufgetaucht. Meinke konnte ihm nicht folgen. Der Ball kommt zu Preisler. Preisler zieht den Ball vor das Tor. Da steht Peters. Peters könnte schießen. Schießt! Tor! Die Entscheidung im Niedersachsenstadion in Hannover dürfte 12 Minuten vor dem Ende gefallen sein. Kombination zwischen Kielbasser und Preisler. Flanke nach innen, Schuss von Peters und in den Flachschuss springt hinein Nipiko. Und der Halblinke der Dortmunder, der Scharfschütze des Vorjahres, hat das 4. Tor erzielt. 4:1 steht das Spiel für Borussia Dortmund. Verdient. Denn wieder startet los. Nipiko alleine am Ball. Zu Kielbasser. Und erstens stand Kielbasser abseits. Zweitens sprang mutig Torwächter Schnoor in diese Kombination hinein. Hat den Ball aufgenommen. Der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Wieder stürmen die Dortmunder. Flanke von rechts nach innen gespielt. Kapitulski rutscht aus. Sonst hätte er den Ball annehmen können. 4:1 führt der vorjährige deutsche Meister gegen den Nordmeister. Und die Hamburger können mir jetzt ein bisschen leid tun. Zu einem Zeitpunkt, als sie 10 Minuten drängten, vielleicht nicht drückend überlegen waren, aber doch mehr vom Spiel hatten, da mussten sie diesen 4. Treffer hinnehmen. Und Koch Brumme, er schmunzelt im Hintergrund ein bisschen. Er sieht nachdenklich aus, als ob ihm etwas eingefallen wäre. Nun kocht, was haben Sie auf dem Herzen? Ich wollte nur sagen, dass man der Borussia wahrscheinlich in diesem Jahre einen noch größeren Bahnhof machen wird als im vergangenen Jahr, als man die erste deutsche Fußballmeisterschaft nach Hause holte und dieser Empfang alles in den Schatten stellte, was jemals da gewesen ist. Denn nach diesem Spiel, was die Schwarz-Gelben heute überlegen, souverän jetzt noch im Strafraum hin und her passen, im eigenen Strafraum zeigen, kann man wohl sagen, dass die würdigste und beste Mannschaft wahrscheinlich also in den letzten 11 Minuten ihre Meisterschaft sicher nach Hause holt und damit der Borussia erneut am Bahnhof in Dortmund Grund zum Jubel gibt. Und der Jubel wird sicherlich alkoholische und alkoholfreie Ausmaße annehmen, je nach Geschmack. Bitte öffnen Sie alle Fässer, alle Flaschen. Ich glaube, das kann man jetzt 10 Minuten vor dem Spielende schon sagen in Dortmund. Denn eure Borussia Dortmunder liegt mit 4:1, vielleicht um einen Treffer zu hoch, aber insgesamt verdient vorne. Und wieder stürmt Borussia. Peters hat den Ball angenommen, will zu Kapitulski spielen, aber Kapitulski wird von Börner gebremst. Der spielt den Ball zurück zu seinem Torsteher. 10 Minuten noch zu spielen im Niedersachsenstadion in Hannover. Krug nimmt den Ball an, Krug führt ihn am Fuß. Anzuerkennen der Einsatz und der Eifer der Hamburger, die unentmutigt hier um einen Anschlusstreffer kämpfen. Aber ihre Kombinationen sind zu durchsichtig, ein bisschen zu mutlos, auch zu kraftlos. Anders die Dortmunder, die jetzt schon wieder mit 2-3 blitzschnellen Zügen am Ball sind. Die wunderbar ihren Rechtsaußen freispielen. Peters, der am linken Flügel steht. Peters zieht eine Flanke an den Strafraum, auf den Kopf von Preisler. Der Ball wird verlängert, kommt zu Kielbasser, der die ersten 2 Tore für Dortmund schoss. Der am rechten Flügel rutscht aus. Und da hat der Schiedsrichter Dusch aus Kaiserslautern gepfiffen. Er hat einen Foul gesehen. Es gibt Freistoß für Borussia Dortmund, während drüben auf der Gegengerade der Jubel aufklingt und zu uns herüberdringt, die Fahnen, die schwarz-gelben, geschwenkt werden. Und da ist der Schuss gekommen, die Flanke und der anschließende Kopfball, aber ins Aus, Abschlag vom Hamburger Tor. Schnorr schießt den Ball weit über die Mittellinie. Die Hamburger nur mit drei Stürmern. Seeler verliert seinen 5. oder 7. Zweikampf gegen Michalek in der Luft. Wieder ein wundervoller Kopfball von Michalek. Gleichzeitig Maßvorlage für den linken Läufer Bracht. Bracht in Höhe der eigenen Mittellinie spielt weiter zu Burgsmüller. Auch die Verteidiger kombinieren und schießen fast schon mit bei Dortmund. Da hat Niepiklo angenommen, spielt weiter zu Preißler. Preißler in Dreieckkombination zu Burgsmüller. Burgsmüller zu Niepiklo. Niepiklo zu Preißler. Das Pfeifen bedeutet, dass die Zuschauer nicht Schönheitsfußball sehen wollen, sondern Zweckfußball. Die aufgescheuchte Hasen oder Hühner rasen und traben jetzt die Hamburger hinter den souverän kombinierenden Borussen her. Vergessen wir nicht, dass man leicht spielen kann, wenn man 4:1 führt. Vergessen wir nicht, dass auch die Hamburger Beifall verdient haben für ihre tapfere Leistung. Da kommt wieder ein Schuss auf das Hamburger Tor, aber abgefälscht von Klepacz. Und Börner nimmt den Ball, gibt zu Meinke. Meinke, der Stopper der Hamburger, rückt jetzt mit auf. Beinahe bis zur Mittellinie, spielt den Ball zu Krug. Krug weiter zu Werner oder nicht? Nein, er versucht ein Dribbling. Das kostet Kraft, das sollte er lassen, der kleine Halblinke. Gerd Krug beim HSV. Trotzdem hat er jetzt weitergespielt zu Reuter, der mir noch am explosivsten erscheint im Angriff der Hamburger. Aber seine Vorlage zu Schemel, der in Linksaußenposition steht, kommt nicht an. Die Dortmunder wieder im Gegenangriff. Schlebrowski zu Niepiklo. Niepiklo in halblinker Position, 40 Meter vom Hamburger Tor entfernt. Wagt einen Steilpass, der nicht ankommt, der bei Börner hängen bleibt. Börner zu Krug, der wieder zu Börner. Börners kurzes Zuspiel wird von Bracht gebremst und Bracht weiter zu Niepiklo. Niepiklo zu Preißler, Preißler zu Kelbasa, dessen Flanke mit dem linken Fuß, nicht gerade sein stärkstes Bein, wird von HSVs Hintermannschaft ziemlich ruhig und mühelos angenommen. Der Ball wird zu Krug gespielt, Krug in Rechtsaußenposition, soll noch einmal eingesetzt werden von Börner. Nein, es klappt nicht mehr, es hat keinen Sinn, das Spiel ist entschieden. Der deutsche Fußballmeister 1957 heißt, das ist ganz klar, 7 Minuten vor dem Ende, Borussia Dortmund. Und ich glaube, keiner wäre mehr bereit, eine gegenteilige Wette anzunehmen. Borussia Dortmund spielt natürlich nicht mehr mit voller Kraft. Die Mannschaft spielt jetzt fast wie in einem Trainingsspiel. Sie kann sich das leisten. Aber die Hamburger Deckung ist aufmerksam bis zum letzten Moment. Meinke hat den Ball zu Börner gespielt. Börner jetzt als Rechtsaußen gedacht. Gibt zu Reuter. Reuter versucht sich durchzusetzen. An einem Dortmunder vorbei. An Bracht. Am zweiten an Burgsmüller bleibt er hängen. Und nun wieder drüben Peters. Peters versucht ein Dribbling. Weiter zu Niepiklo. Niepiklo in Rechtsaußenstellung wagt eine Flanke. Die rutscht ein bisschen weit nach hinten, aber trotzdem bekommt sie Kapitulski, der gibt zu Schlebrowski. 25 Meter vom Tor entfernt führt er den Ball in seiner typischen Art. Mit angewinkelten Armen den Kopf weit vorgeschoben, aber sein Pass zum linken Flügel wird von HSV gebremst. Trotzdem jetzt am rechten Flügel die Dortmunder wieder im Angriff. Flanke wird nach innen gezogen durch Niepiklo, landet aber hinter dem Tor im Aus. 4:1. Während die Sonne, die sich in den letzten 20 Minuten ein bisschen verkrochen hatte, jetzt wieder hervorkommt. 4:1 führt Westdeutschlands Fußballmeister Borussia Dortmund gegen den HSV. Das Spiel war zweifellos in der ersten Halbzeit eine Klasse besser, eine Klasse schöner, schneller und rasanter. Aber nun jetzt in der zweiten Halbzeit nach dem 4:1, da hat Borussia es ja einfach nicht mehr nötig. Die Hamburger scheinen ein wenig zu resignieren. Sie haben nur noch zwei Stürmer vorne. Sie wollen die Niederlage nicht zu hoch werden lassen. Unten werden die Vorbereitungen für die Siegesfeier getroffen. Aber das Spiel ist noch nicht aus. Es geht weiter. 90 Minuten dauert jedes Fußballspiel. Auch ein Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Und Werner hat den Ball in Höhe der Mittellinie angenommen, führt ihn. Ein bisschen langsam ist er. Gibt zu Seeler. Seeler alleine durch und kann ein Tor schießen. Schießt, abgewehrt, aber der Nachschuss von Krug geht über die Querlatte. Ja, So ist es im Fußball. Glück hat nur der Tüchtige. Und heute hat der HSV weder das Glück, noch kann er für sich in Anspruch nehmen, die tüchtigere Mannschaft zu sein. Endlich einmal hatte Uwe Seeler geschickt Michalek überlistet, hatte nur noch Kwiatkowski vor sich, wollte über den Dortmunder Torsteher hinwegheben, traf diesen aber nur und den Abpraller, den hat Krug über die Latte ins Aus gesetzt. 4:1, noch einmal Angriff der Hamburger aus der Tiefe heraus durch Krug. Krug weiter zu Liese. Liese, etwas langsam ist der lange linke Läufer der Hamburger, hat trotzdem weiter gespielt zu Uwe Seeler. Uwe Seeler zu Börner, der Verteidiger in Rechtsaußenposition, gibt weiter zu Seeler. Seeler rutscht aus, spielt trotzdem noch ab, aber gegen zwei Abwehrspieler der Dortmunder kann er sich nicht durchsetzen. Geschickter Absatzkick von Michalek zum linken Verteidiger Sandmann. Die Ordner, sie marschieren auf, sie wollen das Spielfeld frei halten. Sie erwarten einen riesigen Andrang der Dortmunder Schlachtenbummler in 2 oder 3 Minuten, das ist klar. 4:1 ist der Spielstand. Schlebrowski weiter zu Burgsmüller, Burgsmüller zu Michalek. Die Dortmunder Hintermannschaft kombiniert in der eigenen Hälfte. Das sieht nicht schön aus, es sieht wirklich jetzt wie in einem Trainingsspiel aus. Aber wer will der Mannschaft das verdenken? Sie ist klar überlegen, sie führt mit 4:1 und sie will jetzt so spielen, wie sie möchte. Hat dabei allerdings den Ball verloren gegen Liese. Liese versucht einen Steilpass, kraftlos bleibt der Ball an Bracht hängen. Die wird jetzt zu Burgsmüller gespielt. Peters für einen Augenblick auch mit hinten aufgetaucht. Der Rechtsaußen, der Dortmunder, erhält einen Einwurf zugesprochen in der eigenen Hälfte. Der wird gespielt zu Kapitulski. Kapitulski gibt zu seinem Torsteher zurück. Der wirft schnell, bravo, das gefällt mir, den Ball nach vorne zu Kielbasa. Kielbasa am linken Flügel hat Mühe, den Ball unter Kontrolle zu halten. Ist ihm jetzt gelungen, schiebt weich auf engem Raum zu Nipiklo. Der sofort postwendend zurück mit dem Spann zu Kielbasa. Jetzt führt Nipiklo den Ball am Fuß, gibt wieder zu Kielbasa. Kielbasa zu Preißler. Dreierkombination bis in den Strafraum der Hamburger hinein. Kielbasa steht am Strafraumeck, könnte den Ball vor das Tor heben. Gibt ihn zurück zu Peters, Querpass zu Burgsmüller. Wird etwa der Verteidiger ein Tor schießen? Nein, er gibt zu Bracht. Bracht aus dem Hinterhalt einen Schuss, den aber Schnoer ruhig und gelassen, als ob der HSV 4:1 führen würde, aus der Luft herunterholt. Schiedsrichter Dusch blickt auf die Uhr. Er hat aufmerksam gut geleitet. Und die letzte Spielphase bricht an. Sie gehört jetzt noch einmal dem HSV. Krug, wird ein zweites Tor für die Hamburger fallen? Unverdient wäre es sicherlich nicht wegen des Einsatzes. Aber es würde nichts mehr am Gesamtschicksal ändern. Schemel hat den Ball angenommen, gibt zu Krug. Schöne Kombination dieser beiden jetzt. Aber das Weiterspiel zum Innensturm, das bleibt bei Bracht hängen. Und Brachts Vorlage auf der Gegenseite kommt auch nicht allzu weit. Werner, der rechte Läufer der Hamburger, nimmt an. Sein Kopfball wird von Kapitulski abgefangen. Wunderschöner, befreiender Querpass zum rechten Flügel. Peters nimmt den Ball an, zieht eine schöne Flanke auf den Kopf von Preißler. Preißler weiter zu Kielbasa. Kielbasa könnte schießen, gibt aber noch einmal ab zu Preißler. Preißler zu Kapitulski. Kapitulski schießt. Am Boden liegt Schnoer und hat wahrscheinlich die letzte Torwächterparade dieses Spiels gezeigt. Hat den Ball gut aufgenommen, den gefährlichen Aufsetzer, mit der Hand dann nach vorne geworfen zu Börner. Börner weiter zum rechten Läufer, zu Werner. Werner zu Reuter. Reuter will Krug einsetzen, da ist Bracht dazwischen gesprungen. Die prächtige Außenläuferreihe der Dortmunder füttert den Sturm mit Vorlagen. Auch jetzt wieder zu Kapitulski. Schiedsrichter Dusch scheint nachspielen zu lassen. Flanke vor das Tor. Und den Ball holt herunter, ohne von einem Innenstürmer angegriffen zu werden. Sturm. Das war die letzte Aktion des Spiels. Dusch pfeift ab. Das deutsche Fußball-Endspiel 1957 ist entschieden. Der vorjährige Titelträger Borussia Dortmund gewinnt auch in diesem Jahr die deutsche Fußballmeisterschaft mit 4:1 überlegen aufgrund von 3 Toren, die zwischen der 17. und 24. Minute fielen, bei einem Gegentreffer von Krug und ein 4. Tor, das in der 2. Halbzeit geschossen wurde. Der Hamburger Sportverein, noch Deutschlands Meister, läuft auf die Dortmunder zu, bringt die Glückwünsche an. Eine tapfere Mannschaft hat verloren, eine bessere Mannschaft hat gewonnen. Und in diesem Augenblick wollen wir nicht vergessen, dass eine schwere Saison zu Ende gegangen ist. Eine Saison, die jetzt die Krönung erfährt. als Hunderte von Fahnen geschwenkt werden im weiten Rund und als die Dortmunder Mannschaft hinüberläuft in die Kurvenseite, wo das Publikum, die Schlachtenbummler aus Dortmund, hochspringen und ihrer Mannschaft zujubeln. Vergessen wir in diesem Augenblick nicht die anderen Endrundenteilnehmer, den ruhmreichen Club aus Nürnberg, die tapferen Duisburger, denen vielleicht nur 5 Minuten am Endspiel fehlten, die unglücklichen Saarbrücker, die großartige Walter Elf aus Kaiserslautern, die vorzüglichen Techniker aus Offenbach und die junge Mannschaft Hertha BSC aus Berlin und vielleicht auch die im Qualifikationsspiel unterlegene Elf von Holstein Kiel. Das waren die Endrundenteilnehmer der diesjährigen deutschen Meisterschaft. Heute im Finale zwischen dem Westmeister Borussia Dortmund und dem Nordmeister Hamburger Sportverein blieb sicherer, überlegener Sieger Borussia Dortmund durch 2 Treffer von Kielbasa, 1 Tor von Niepiklo und ein weiteres Tor in der 2. Halbzeit von Niepiklo. Und jetzt haben die Mannschaften unten vor der Tribüne Aufstellung genommen. Dr. Bauwens, der Vorsitzende des Deutschen Fußballbundes, im Gewühl kaum zu erkennen, versucht, auf die Mannschaften zuzugehen. Die Hamburger, etwas resigniert, bleiben im Hintergrund stehen, aber eine schöne Geste. Dortmunder Spieler springen auf die Hamburger zu, holen sie mit in den Vordergrund. Ihr wart mit im Endspiel. Und jetzt hören wir den Glückwunsch von Dr. Bauwens. Die den Körper in Anspruch nehmen und noch mehr die Nerven. Ruf, wenn es dann ans Endspiel geht, dann darf sich niemand drum wundern, dass das die Spieler, die ja keine Roboter sind, sondern nur Menschen, dass das an die Nerven geht. Und wenn man die Rübe voller Nation, dann ist es nicht so, dass man 2:45 Minuten ein großes Spiel sehen kann. Die erste Halbzeit von uns war so schön, dass sie uns schon geübt hätte für ein Endspiel. In die Schlussworte von Dr. Bauwens sagen auch wir unseren herzlichen Glückwunsch für den westdeutschen Meister und Titelverteidiger. Dr. Bauwens hat es gesagt, die erste Halbzeit war so schön, dass sie uns schon genügt hätte. In der 2. Halbzeit fehlten vielleicht manchmal die Kräfte, aber es gibt keinen Zweifel, der verdiente Sieger der diesjährigen deutschen Meisterschaft heißt Borussia Dortmund. Herzlichen Dank dem HSV und der Borussia und herzlichen Glückwunsch von allen Fußballfreunden aus ganz Deutschland, dem alten und neuen Meister Borussia Dortmund. Damit verabschieden wir uns aus dem Niedersachsenstadion in Hannover und blenden zurück in die Funkhäuser.